Toleranz bedeutet, die Grenzen in seinem Kopf zu überwinden. Das heißt beispielsweise auch flächendeckend beleidigen zu können, damit es sich in gerechtere Portionen verteilt. Aber warum machen die Leute keine Witze über Feministen oder Moslems oder Schwule? Weil sie Angst vor ihrem eigenen schlechten Gewissen und ihren faschistoid verseuchten Gedanken haben. Dabei gibt es Arschlöcher in jeder Gruppe dieser Welt. Ob im Schützenverein, bei Greenpeace oder unter den Postmodernen. Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung und erst wenn man das begriffen hat, ist man wirklich frei von den Fesseln, die einem andere auferlegt haben in ihrer Political Correctness, die doch nichts anderes ist als versteckte Intoleranz. Und damit herzlich willkommen zu den Weltraumaffen, Sonntagabend, 18 Uhr. Aber sowas von 18 Uhr. Wer hat es wieder erkannt? Ich habe es nicht erkannt. C-Sack? Nee, ja, vielleicht kommt dann einer drauf, mal gucken. Nee, Oder dafür hast du der. dich nicht oft genug an die Nase gefasst. Ja. Samanchu? Ja, besser, genau. Ah! Okay. Oh ja. Schon Du warst immer das so wunderschön, aber früh. immer Ich noch kann doch nicht so gut richtig. nachdenken. Ich brauche noch ein paar Ja, Stunden. die Woche ist schon wieder rum. Ohne dass wir es gemerkt haben. So schnell vergeht die Zeit. Und zum ersten Advent sind wir einmal pünktlich. Das ist unser Geschenk an euch. Wir sind immer pünktlich, Price, aber unsere Verbindung ist dieses Mal so stabil, dass wir eventuell schon pünktlich übertragen werden, meinst du damit? Eurovision präsentiert und so. Ach, guck mal, Gamergate. Ja, lang ist her. Das war ein anderes Thema hier. Ja. Das FBI hat endgültig seine gesamten Berichte veröffentlicht, die es zu dem Thema oder halt Vorgänge, Akten, wie auch immer, die es zu dem Thema angelegt hat. 145 Seiten davon sind von vornherein schon mal gelöscht. In dem, was da noch drin ist, sind viele Leerstellen. Also Namen sind rausgeblankt, Orte so, dass man halt möglichst nicht rekonstruieren kann, wer hier beschuldigt ist und wer hier Beschuldiger auch ist. Das ist aber ganz schön klein geschrieben. Man hat hier so Perlen drin, wie die Originalbombendrohung an Anita Sarkeesian in Utah, wo sie bei der Uni sprechen sollte und das dann nicht gemacht hat. Da kann sich jeder von der Kredibilität dieses Schriftstücks überzeugen und mal überlegen, ob er selber da drin eine Bombendrohung gesehen hätte oder vielleicht halt auch anders hätte reagieren können, nachdem er den Blödsinn gelesen hat, den derjenige da geschrieben hat. Er endet irgendwie mit You're hot. So schade, dass ich mich mit dir in die Luft sprengen muss, weil du so hot bist, was ich wiederum nicht verstehen kann persönlich, aber gut. Ja, also im Endeffekt hat das FBI nichts gefunden, was eine weitere Untersuchung von Gamergate irgendwie nötig gemacht hätte. Trotz all der schrecklichen Dinge, die man der Konsumentenrevolte vorwirft, von verbaler Gewalt über Ja, aber Mobbing nur und weil das Gamer, also nur weil Gamergate vom FBI untersucht worden ist und nichts hat feststellen können, heißt das nicht, dass nicht alle Gamergater schuldig sind, dass Trump gewählt worden ist. Das ist eine Fallacy. Also habe ich bei dem Social Justice Wiki gelesen. Wie heißt Und das noch Steve gleich? Bannon hat das auch gesagt. Ja, Ja, und Steve alles, was er sagt, Bannon. stimmt ja, ne? Ja. Ja, und Ben hat doch angeblich auch gesagt, dass er die Gamer in seinem Sinne einsetzen kann oder so. Kann das sein? Habe ich das gelesen irgendwo? Ja, das Ja. hat Bannon gesagt, allerdings halt Ja. nach Gamergate. Ne? Oh. Also Captain Hindsight. Ach so. Ja, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, dass ein Mensch, der sein Geld damit verdient, irgendwie einflussreich zu sein, was Politik angeht, behauptet, er könnte irgendwelche Leute dazu beeinflussen, dass sie politisch dann irgendwie handeln und er wäre dazu in der Lage. Tja, ist das dann Okay. wohl die Wahrheit oder ist das dann wohl in eigener Sache? Ja, das muss die Wahrheit sein. Ich hatte jetzt gedacht, da Also. steckt noch ein bisschen was hinter, dass er irgendwie auch diese E-Mailing-Liste oder sowas initiiert hätte, vielleicht, aber das ist wohl nicht der Fall. Nee, nee, nee. Brad Glasgow regt sich über einen Artikel über Gamergate auf. Das findet immer noch statt. Ich finde es eigentlich schön. Also es geht mir gar nicht so arg um den Artikel selber hier, sondern einfach nur darum, dass es halt auch immer noch Leute gibt, die auf Gamergate achten, wenn ein Artikel rauskommt und diese dann im gegebenen Fall korrigieren. Weil halt, die Presse scheinbar unfähig ist, zu dem Thema Objektivität walten zu lassen. Also, ja, wenn ich das hier schon lese, 5 years after the world's largest harassment campaign. Oh Mann. Haben wir irgendwo einen Eintrag im Guinness-Buch eigentlich dann bekommen auch? Das steht uns doch zu, wenn wir die größte harassen. In dem Buch Like Wars hieß es ja auch, dass Millionen von abusive Tweets gesendet worden sind. Wisst ihr noch, als es hieß, Gamergate, das sind 300 Leute mit ganz vielen Sockenpuppen. Und auf einmal ist es die World's Largest Harassment Campaign. Nee, Millionen von Tweets bei Like Wars, The Weaponization of Social Media von PV Singer und Brooking. Dies ist auch, also dass alle Tweets, wo man sich über Journalisten unterhält, dass das alles belästigend war. Also das ist der Kanon, dass sämtliche Tweets unter Hashtag Gamergate nur Belästigung sind. Brad Glasgow, guter Mann. Kann man auf Twitter mal folgen zum Beispiel. For the first time in a century, there are no great conservative publications. There are plenty of voices willing to debate the ideological foes, among them Ben Shapiro, Jordan Peterson, writers at Quillette, and the ragtag intellectual dark web crew, but rarely in good faith. And to what end? Der Artikel geht halt darauf ein, dass halt die Debattenkultur in den USA ziemlich kaputt ist, und wir hatten ja auch schon mal Artikel darüber, wie die Social Justice Left, die Intersektionalen, mittlerweile auch in der New York Times, ihre Buzzwords unterbringen und wie die Democrats eben weiter nach links verschoben worden sind, und sozusagen die Konservativen haben Probleme mit denen noch ein ordentliches Gespräch einfach zu führen, weil das Ding ist ja, du musst ja die Position der anderen Person eigentlich auch ziemlich gut kennen, um überhaupt deine eigene Position richtig kennenzulernen. Und das findet halt gar nicht mehr statt. Und einfach dieser Kult von du denkst falsch, der ruiniert einfach die Debattenkultur. Weil wenn du falsch denkst, dann ja, dann bist du ja schuldig. Aber nur wenn du falsch denkst eine Weile, findest du erst heraus, was richtig gedacht ist. Also, das war aber auch dann im Verzitzek, dass er gesagt hat, ja, man kann nun mal nicht jeden kennen und man kann nicht alles so irgendwie berücksichtigen von anderen Leuten. Das heißt, es muss auch irgendwie einen Weg geben, oder sozusagen wir müssen einen Weg finden, dass man auch mit Leuten irgendwie untereinander, ja, auf dem Haufen wohnt, die man nicht kennt und ja, von denen man nichts weiß und wo man nichts berücksichtigen muss sozusagen, ne? Ja, und einfach sich nicht so triggern zu lassen, wenn jemand einfach eine komplett verquere Position raushaut. Darum geht es. Nur das stiftet irgendwo Frieden innerhalb einer Debatte, wenn du das aushalten kannst. Du kannst den Leuten immer noch sagen, dass sie doof sind für das, was sie da sagen. Aber wenn du die Leute canceln tust und isolieren tust und wegblocken tust, damit funktioniert eine Demokratie nicht. Damit trägst du die Demokratie und den Liberalismus zu Grabe. Also, ich verstehe auch diese Formulierung hier nicht wirklich. There are plenty of voices willing to debate their ideological foes, but rarely in good faith and to what end? Warum unterstellt der Schreiber hier gleich wieder schlechte Absichten? Das verstehe ich nicht ganz. Schlechte Absichten sind wichtig. Was ist das für eine Zeitschrift? Oder? The Ringer. Okay. Achso, das hätte ich mitgebracht. Das ist für eine Bildzeitung, genau. Angeblich wollen sie jetzt den Öffentlich-Rechtlichen da Geld streichen, aber das ist eine Ansage von der Bildzeitung, wie gesagt, die stimmt nicht so ganz, die Titelzeile. Im Artikel geht es darum, dass sie das eben vorhaben, dass sie das überlegen, dass sie 50 Millionen bei der ARD einsparen wollen und 10 Millionen beim ZDF, und zwar hauptsächlich über die Gehälter. Ja, ich glaube da noch nicht so richtig dran. Schauen wir mal, was raus wird. Die Entscheidung fällt Anfang nächsten Jahres, meine ich, im Februar. Ah, schade, ist noch ein ungekochtes Ei. Ja, ist also. Ansonsten hätte ich meinen Standardspruch, wenn es den Medien schlecht geht, rausgehauen und hätte gesagt, den Artikel ausdrucken, klein häckseln, in einer Spritze aufziehen und direkt in die Vene initiieren. Ja, die kriegen ja jetzt angeblich auch, also wenn es um normale Medien geht, um Tageszeitungen und so weiter, die kriegen ja auch Unterstützung jetzt zu holen in den nächsten. Ne? Für die Zustellung oder so, ne? Dass die Zusteller. Ja, stimmt. Einen Zuschuss kriegen oder so. Kommen wir jetzt zum musikalischen Teil der Weltraumaffen mit DJ Vielfalt. Genau. der Deutsche Journalistenverband in der Landesgruppe Niedersachsen oder wie sie sich nennt, hat hier eine Veranstaltung gemacht, wo es um Vielfalt ging. Und das war in Hannover, deswegen bin ich da mal hingegangen. Und ja, habe mir da halt den Tag um die Ohren geschlagen. Es ist schon interessant, auch auf jeden Fall, was hier diese ganzen Unterstützer hier waren. Zum Beispiel haben wir die neuen deutschen Medienmacher mit dabei. Diese Presseversorgung, das ist wohl so eine Versicherungsgesellschaft. Und die Stiftung Leben und Umwelt ist von Heinrich Böll, also von den Grünen, dieser Think Tank. Die hatten da auch so einen Stand aufgestellt, auf jeden Fall. Wie divers war denn die Veranstaltung so vom Publikum her? Naja, wahrscheinlich nicht so besonders, oder? Es waren auch nicht viele Leute da, also da wäre noch mehr gegangen, okay, auf jeden Fall. Aber, tja, keine Ahnung. So, was habe ich mir alles notiert? Also das erste Ding war hier von der Dame, von dieser oberen Dame hier. Die hat halt so ein bisschen erzählt, dass sie als Flüchtlingskind damals wieder so ihre Erfahrungen waren und dass das ja so furchtbar erniedrigend gewesen wäre, dass man dann da irgendwie nicht Klassenfahrt machen konnte und dass man irgendwie fragen musste, wenn man Hamburg verlassen will oder so, solche Dinge halt. Ja, und ich habe mir halt nur gedacht dabei so, naja, es sind halt die Regeln irgendwie, ne? Und irgendwann wart ihr nicht mehr Flüchtlinge und dann könnt ihr auch machen, was ihr wollt, aber die Hilfe und so ist halt nicht, ist halt kein unendliche, was auch immer du dir vorstellst, kriegst du auch Sache, ne? Das ist nun mal so, dann hat man sich auf irgendwelche Dinge geeinigt, da kann man sich sicherlich auch im Einzelfall drüber unterhalten, aber das dann wieder so hinzudrehen, als wäre das ja diese furchtbare Gesellschaft oder so, die einen da halt schon aufnimmt, aber jetzt nicht super begeistert davon ist. Ja, das war halt schon so die Einleitung von dem Ganzen. Ja. Ich wollte sagen, ich habe einen schlesischen Kumpel, der ist in den 80ern hierher gekommen als Spätaussiedler und die mussten auch die erste Zeit in so einem umzäunten Wohnheim sogar wohnen. Das ist jetzt nicht so, dass wir das extra für irgendwie People of Color gemacht hätten oder so, sondern das ist halt in Deutschland früher noch schlimmer und noch strenger gewesen. Wir haben das schon deutlich gelockert. Ja, die Dame stammt auch aus Osteuropa. Aha. Ja, wir haben doch gelernt, dass alle, die nicht christlich, weiß und noch irgendwas sind, dass die Pox sind. Genau, dann hat sie so Sachen gesagt wie objektiver Journalismus, wobei das Objektiv halt so betont war, so nach dem Motto in Anführungsstrichen. Das fand ich auch ziemlich interessant. Und Identitätspolitik machen eigentlich alle, habe ich mir noch aufgeschrieben. Also das ist wieder dieses Ding, was damals die Crenshaw uns auch schon erzählt hatte, als Abel und ich bei der waren, hier die von der Intersektionalitätstheorie, dass halt die Rechten ja auch und dann irgendwie sagen so, ja, hier wir Weißen und so weiter und so fort und deswegen Identitätspolitik machen ja alle und deswegen ist das ja kein böses Wort und ist ja alles in Ordnung und so. Und die Frage ist wie, ne? Ja, dann gab es noch so eine kurze Diskussion dazu, auch teilweise mit, also eine Journalistin, die da war, hat das auf jeden Fall sehr kritisch gesehen mit dem Identitätsding und hat halt gesagt, dass das ja eigentlich viel wichtiger ist, was die Erfahrungen von den Leuten sind und nicht so sehr die Identität. Und das hat aber die Dame dann halt so abgeschmettert mit, ja, aber das ist ja das Gleiche und die Erfahrung führt ja zu der Identität und so weiter und so fort. Und dann hatte sie noch so ein Bild gezeigt, wo von irgendeinem, so ich glaube, Baseballspiel war das, glaube ich, wo da so im sich so irgendwie Zuschauer da fotografiert haben. Und das ist halt so eine Reihe von Leuten, wo sie gesagt hat, die sehen alle gleich aus. aber naja, es waren halt weiße Männer, aber meistens sahen die nicht alle gleich aus. Also der eine hatte zum Beispiel einen Bart und unterschiedliche Haarfarben hatten die auch und so. Also das fand ich schon ganz schön rassistisch von der Dame zu behaupten, dass die alle gleich aussehen. Und mich hat das ja an dieses Foto hier erinnert. damals von dem, das ist schon ein paar Jahre alt. Also das war jetzt nicht das, was die gezeigt hat, aber das ist halt eben das Wort, an das ich da sofort denken musste hier von dem Huffington Post Editors Meeting, wo halt, ja, die Frauen sitzen, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, die sehen aber alle gleich aus. Aber, ne, wenn wir schon mit Diversität im Journalismus und so, wäre das hier vielleicht ein besseres Beispiel gewesen als irgendwelche Leute, die zum Baseballspiel gehen. Also wahrscheinlich. Die Asiatin da hinten links kann ich ganz schlecht auseinanderhalten. Und ja, also und auch bei diesem Baseballspiel, ich habe keine Ahnung, wo das ist, in welchem Kontext und so. Und es kann ja auch genauso gut sein, dass noch mal drei Leute, die so auch so aussehen wie die, da abends den Dreck von denen wegwischen, so, ne, weil die nichts mit denen zu tun haben oder so. Also ja, das fand ich auf jeden Fall schon mal ziemlich bescheuert. Und ein Typ, der, ich glaube, der war vom NDR, wenn ich mich da richtig erinnere, wohl auch ein ziemlich hohes Tier beim NDR, der da dabei war, der hat auf jeden Fall gesagt, dass, hat so erzählt von, weil der hatte auch irgendwie so eine Migrationsgeschichte mit allen möglichen Leuten in der Familie, die alle möglichen Pässe hatten und lauter so ein Zeug. Und hat halt gemeint, seine Frau würde ihm auch mal vorwerfen, dass er sich immer irgendwie den Aspekt irgendwie rauspickt, der ihm gerade passt, wenn er sich über irgendwelche Sachen aufregen will oder so. Das fand ich auch ganz lustig, so in diesem ganzen Zusammenhang halt von diesem Vielfaltskram, so nach dem Motto, ja, jetzt bin ich irgendwie, also er hat jetzt keine Beispiele genannt, aber ich kann mir das richtig bildlich vorstellen. So, ne? Und der hat dann auch so eine Story erzählt, wie er, weil es ging natürlich auch sofort um so Token-Geschichten und dass dann der Ausländer halt auch immer die Ausländer-Themen dann in der Redaktion irgendwie machen soll. Und er hatte dann halt so eine Story erzählt, dass er den jungen Türken bei sich da im Volontariat, die dann angekommen sind und nur Türkensachen irgendwie machen wollten, dann irgendwie befohlen hat, dass sie mal was anderes machen sollen oder dass sie da mal andere Sachen, irgendwie Aspekte beleuchten sollen. Zum Beispiel hat er dem einen irgendwie gesagt, dass er sich mal Selbstständige suchen soll, die Türken sind und quasi selber eine Firma haben, wo auch andere Leute arbeiten dann halt und dann mal irgendwie die fragen soll, die da arbeiten, wie das so ist und so. Und das hätte der total bescheuert gefunden. Und als er es dann gemacht hat, da war er dann davon überzeugt, dass das eine richtig gute Sache war und so weiter und so fort. Solche Geschichten halt. Und ja, ne, also das ist halt auch wahrscheinlich wieder dann, ja, da merkt man halt auch, das kann auch von der anderen Seite kommen, so, ne, wenn die Leute dann sagen so, ja, hier, ich will jetzt irgendwie nur Geschichten darüber machen, was für ein, wie böse diese deutsche Gemeinschaft zu allen Leuten irgendwie ist und nicht irgendwie was über Leute, die hier irgendwie gut klarkommen oder so, ne, dass man denen dann auch irgendwie nochmal sagt, so, ja, dann guck dir das mal von der anderen Seite an, also das fand ich war ein durchaus positives Beispiel auf jeden Fall. Ja, und dann war ich hier in der, also da gab es so mehrere Workshops, da musste man sich halt für einen entscheiden. Ich war ja bei der Frau Müller und Frau Löffler von BuzzFeed. Da habe ich mir natürlich gedacht, BuzzFeed, das muss ich mir nicht entgehen lassen. Und die haben halt über ihre Berichterstattung zu LGBT-Themen und sexuelle Belästigung, Machtmissbrauch, MeToo-Debatte irgendwie referiert. Und das, da habe ich mir dann hier so ein paar Stichpunkte waren irgendwie Haltung und Handwerk. Ist denen ganz wichtig, Haltung und Handwerk. Handwerk, was soll das denn heißen? Ja, Handwerk, halt eben das journalistische Handwerk, wobei sie da viel, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nicht den ganzen Beitrag von denen gesehen habe, weil ich zwischendrin weg musste. Also ich habe nur den Anfang und das Ende mitbekommen. Aber auf jeden Fall Handwerk, da, was ich dazu gehört hatte, war, dass sie sich viel, viel mit Dingen halt beschäftigen, was sie halt sagen können, natürlich, ne? Also jetzt mit, weil es da ja irgendwelche Anschuldigungen gibt wegen Machtmissbrauch und so, sexuelle Belästigung, irgendwelche Leute, die da meistens auch anonym sein sollen, wollen, irgendwelche Behauptungen machen, die man natürlich nicht einfach so wiedergeben kann, weil man sich dann halt natürlich juristisch da haftbar macht. Und das ist auf jeden Fall was, wo sie richtig dabei sind, was sie zumindest in der Zeit, als ich da war, mit keinem Wort erwähnt haben, sind irgendwelche Konsequenzen für die Leute, die dann halt beschuldigt werden, ne? Also dazu haben sie nichts gesagt. Und ich würde auch mal tippen, dass das in der halben Stunde, als ich weg war, da auch nicht thematisiert wurde. Ja, und dann hatten sie da noch so einen Artikel auch vorgestellt, den ich mir noch nicht angucken konnte, aber der heißt auf jeden Fall wie BuzzFeed News Deutschland zu sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch recherchiert, wo sie wohl angeblich ihre Guidelines halt für die Berichterstattung da mal aufgeschrieben haben. Das muss man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, aber hatte ich jetzt noch keine Zeit zu, weil das war ja erst gestern. Ja, es war auf jeden Fall nicht so crazy, wie ich befürchtet hatte. Kann ich dazu auf jeden Fall mal sagen. Aber natürlich schon so, dass es halt, ja, sie haben auch gesagt, dass man ja Journalist ist und kein Aktivist, was ich auch ziemlich bemerkenswert fand, und dass sie das irgendwie auch im Hinterkopf haben. Aber auf der anderen Seite, ich meine, sie suchen sich ja diesen Bereich dann auch irgendwie aus und schreiben sich da irgendwie Hashtag MeToo hin. Und ich weiß nicht, ob denen das nicht bewusst ist, aber das ist natürlich eine Sache, halt auch irgendwie eine aktivistische Sache. Ja, also so viel dazu. Dann die Dame da drunter. Bei der war ich dann auch, das war der zweite Teil von den Workshops. Die ist Leiterin von der, auf jeden Fall irgend so ein deutscher Kulturrat, wo alle möglichen Künstlergesellschaften irgendwie dann so ein Dachverband ist das irgendwie, wo halt der Deutsche Journalistenverband auch dazu gehört. Und die Dame beschäftigt sich da halt mit Gleichstellungsfragen und hat halt alle möglichen Statistiken da irgendwie gezeigt, von pro Quote waren da auf jeden Fall welche dabei. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle von pro Quote waren, aber sie hat auf jeden Fall zwischendrin mal gesagt, dies und das wäre von pro Quote gewesen. Und das waren natürlich alles so Beispiele von irgendwelchen Aufführungen und Theater und Jazzfestival und dass halt natürlich da viel zu viele Männer sind, viel zu wenig Frauen. Und dass sie ja auch immer die Frauen zählt, hat sie gemeint. Also, so eine ist das. Also, es war eine total nette Person, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die hatte eine richtig positive Ausstrahlung eigentlich und das deckte sich irgendwie gar nicht mit diesem, oh mein Gott, hier sind zu wenig Frauen, da sind zu wenig Frauen, aber das, ja, das ist halt das, was diesen Leuten halt wichtig ist, ne? Also, ich bin da zwar nicht so ganz richtig hintergekommen, was die sich davon erhoffen dann irgendwie. Wahrscheinlich ist es einfach nur so, weil das ja ihr Bereich irgendwie ist und sie sich dann wahrscheinlich davon erhoffen, dass sie selber dann da irgendwie besseres berufliches Auskommen haben oder so, ist keine Ahnung. Aber ja, mehr Frauen. Mehr Frauen, es sind ja nicht genug, weil es sind halt nicht die Hälfte, so mindestens. Und deswegen sind Also es halt pro nicht Quote genug. geht auch für Medien los, ne? Für, Ja, genau, ja. okay, Und nicht nur für aber Filme und das so, gibt es ja. mittlerweile wohl in diesem ganzen Bereich da irgendwie. Und dieser Kulturrat ist halt auch eine Lobbygruppe, ne? Also die geben irgendwelche Sachen raus, die sie dann auch an Parteien schicken und so und sagen, hier und da, mach da mal was. Deutscher Kulturrat. Und dann hatte sie noch so eine Gegenüberstellung von wie viele Studenten es gibt, männlich, weiblich, in verschiedenen Bereichen von Kultur und Juristerei und Medizin hatte sie, glaube ich, auch dabei, weil sie damit halt eben zeigen wollte, dass es eigentlich die Mehrzahl der Studenten da mittlerweile Frauen sind. Aber das wiederum hat sie dann gegenübergestellt in dieser Sache mit dem Geschlecht von den Professoren. Und das war halt eben dann andersrum. Da waren die Mehrheit der Leute dann Männer. Und das sollte dann natürlich auch wieder zeigen, dass da irgendwas ganz furchtbar schief läuft, weil dann halt die Frauen halt keine Professoren sind, obwohl da ja so viele jetzt im Studium sind. Und ich habe mir halt die ganze Zeit nur gedacht, ja, also das sind halt wieder diese ganzen Ergebnisse, ne, die man sich anguckt und dann darauf schließt, dass das alles eine furchtbare Ungerechtigkeit ist. Obwohl sie da halt auch so eine diverse Sachen hatte, wo es halt immer dann mit 30 und mit 30 ändert sich das und so. Und ich denke mir die ganze Zeit so, ja, die Leute kriegen dann halt Kinder, ne? Also, und dann ändert sich das. Dann ändern sich die Prioritäten von denen, das habe ich halt nicht gesagt, aber gedacht habe ich mir das auf jeden Fall. Und das ist aber das, wo die Leute dann, ja, da dann halt nicht drauf schließen und da dann drauf schließen, dass es halt nur Unterdrückung sein kann. Und danach gab es halt auch noch so eine Art von Diskussion, wo die Leute dann da angehalten waren, dann ihre eigenen Erfahrungen da irgendwie zu geben. Und da gab es dann noch eine riesen Diskussion darüber, dass das ja die Aufgabe der Männer wäre, wenn es irgendwie in irgendwelchen beruflichen Kontexten irgendwelche Sprüche gäbe, dann müssten die Männer da auf jeden Fall eingreifen und gegen die Sprüche dann was sagen, weil die Frauen nicht wüssten, ob sie das können oder so. Und das Resultat der ganzen Sache, irgendwie Fazit, war dann so, man soll den Sexismus kritisieren, wenn man weiß, dass die Gruppe hinter einem steht, habe ich mir notiert. Das war das, was ich irgendwie so als Weisheit irgendwie rausgegeben habe, was ich auch total gut fand. So, ne? Wenn du die anderen richtig mobben kannst, wenn du in der Mehrheit bist, dann reg dich drüber auf, ansonsten halt lieber die Klappe, so nach dem Motto irgendwie. Ansonsten müssen es die Männer halt machen. Und dann fand ich auch ziemlich bemerkenswert, dass die eine Dame dann, die hatte sich über Geschlechterstereotype da aufgeregt, also jetzt mit dieser, mit dem Publikum halt, als sie da geredet haben und hat dann so gemeint, so ja, und dann ist man in der Redaktion da verantwortlich für die Frauenthemen, die es ja eigentlich so nicht gibt. So, und als sie das gesagt hatte, meinte dann hier die Dame, Caroline, von denen es viele gibt. Auch so halt einfach so als Faktenaussage, aber dieses Gespräch, das ging nur einfach so weiter, also man ist da gar nicht drauf eingegangen, dass die eine gesagt hat, die gibt's nicht und die andere hat gesagt, die, von denen gibt's viele, was ja also eigentlich nicht zusammenpasst, wo man normalerweise mal vielleicht sagen muss, so stopp, Moment, so wer von uns beiden hat denn jetzt hier eigentlich recht, aber nö, das hat man dann halt so eine einfach, ja, whatever. Das fand ich halt ziemlich bemerkenswert, so dass die da gar nicht drüber gestolpert sind. Das ist einfach so, ja, die gibt's ja nicht, die Frauenthemen. Oh, da gibt's viele. Ja, und zwischen diesen zwei Workshops gab es halt eine Mittagspause, wo ich diese beiden Herrschaften hier kennengelernt habe, den Vassili und den Felix. Die saßen nämlich mit mir an einem Tisch. Und dann noch zwei junge Damen, die gerade studieren, irgendwas mit Medien an irgendeiner Privatschule. Und ja, erst hatte sich hier der Felix nur mit den beiden Damen unterhalten, beziehungsweise die sich mit ihm. Fand das alles unglaublich interessant. Also er, der Felix, ist irgendwie aus Kiel ursprünglich und arbeitet jetzt in Berlin beim RBB als Sportjournalist und hat BWL studiert und dann ging das halt irgendwie hier und da und Berlin, oh, Berlin ist so toll und so weiter und so fort. Und ja, interessant wurde es dann halt, als der Vassili dann dazu kam und ich weiß nicht mehr, wie das angefangen hat, aber irgendwas hatte er gesagt, wo ich mich dann auch mal dazu berufen geführt hatte, darauf einzugehen. Und ja, wir haben dann da ziemlich intensiv halt drüber diskutiert, weil ja, also du hast halt gemerkt, diese Leute, die haben halt so wirklich diese 0815 konstruktivistische Sicht, dass man halt alles irgendwie umbasteln muss. Also es ging halt darum, so ja, man braucht ja dann hier bei den Firmen muss man dann vorschreiben, dass sie dann da wenigstens 50% Frauen haben und bei den Vorständen und hier, da und dort und so weiter und so fort, weil bla bla bla und dann kann man dann irgendwie von dem Kram auf Politik und dass da mindestens 50% der Frauen im Bundestag sein müssten wegen der Gesellschaft und so. Und ja, ich habe dann halt gesagt, so, was ich immer sage, dann müssen wir halt direkte Demokratie machen, dann ist auch die Gesellschaft richtig abgebildet bei der Entscheidung, woraufhin der Vassili dann meinte, dann hätte man dann bald die Todesstrafe, was alle entscheiden können, was auch völliger Humbug ist eigentlich, weil ich meine, selbst, also der Bundestag könnte jetzt auch nicht die Todesstrafe einführen, einfach so. Also da gibt es ja schon noch ein paar Dinge mit Grundgesetz und so, die jetzt nicht so einfach mal eben zu ändern sind. Und ja, aber Na, und da merkst du halt eben auch, dass die Leute wahrscheinlich wissen, dass sie diese Mehrheit nicht haben, obwohl der halt ständig von Demokratie geredet hat. Und was ich denn davon halten würde, dass die Grünen das jetzt so haben, dass die da mindestens 50% irgendwie in der Partei sind, hat er mich gefragt. Worauf ich dann meinte, ja, es wäre halt unglaublich sexistisch. Und die Grünen sind für mich eine sexistische Partei und ich finde es eigentlich ein Unding für die Demokratie, da solche Quoten anzuführen, die ja de facto halt die Frauen übervorteilen. Und dann kamen wir dann von da auf, ja, das ist dann aber Identitätspolitik auf alle anderen übertragen, so ungefähr. Und das ist irgendwie nicht mehr fair. Da kam man dann von da halt auf, ja, aber die historische Ungleichheit, ne, also das ging alles halt so mit den üblichen Dingen halt rum, ne. Und der Felix warf dann irgendwie ein, dass ja die Männer aber ja nicht unterdrückt werden würden oder irgendwie so. Oder Sexismus gegen Männer gibt's nicht. Worauf ich erst mal dachte, er hätte das jetzt ironisch gemeint oder so. Dann drehte ich mich zu ihm um, dann guckte mich aber total ernst an. Also ja, das war auf jeden Fall meine Mittagspause. Und dann schon auf dem Weg dann in die Dings ging es dann noch irgendwie kurz um Islam, wo ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, aber auf jeden Fall meinte Vassili dann so, ich sag so, ja, das ist halt eine Weltanschauung. Und er so, nee, das ist eine Religion. Und ich sag so, naja, das ist doch, Religion nennt man auch Weltanschauung. So, die haben halt Regeln und so. Nee, das ist eine Religion. Ja. Also wisst ihr Bescheid. Religionen sind keine Weltanschauung. Es sind einfach nur Religionen. Jetzt wissen wir mehr. Genau. Aber sind ja religiöse Journalisten, ne? Ja, ach ja, die haben auch, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war auch zum Schlusspanel, da waren die beiden nämlich, deswegen sind die auch abgebildet, bei diesem Schlusspanel saßen die da halt auch, durften sich da auch noch mal äußern auf der Bühne. Da ging es auch irgendwie um jemanden, der sich aufgeregt hat vom evangelischen Pressedienst oder so ähnlich, dass er da sein Praktikum nicht bezahlt gekriegt hat und so. Und das ist halt in Deutschland auch, also da ist so viel Weltanschauung und Kampagnen und nur eine Seite irgendwie sich angucken von vornherein schon in diesem Journalismus drin, das ist eh ein Problem. Und da müsste man sich eigentlich mal Gedanken drüber machen, ob das überhaupt eine gute Sache ist, so Stichwort Vielfalt und so. Ja, und das war das Zeug, was sie da zum Schluss dann noch erzählt hatten, war halt auch relativer Unfug. Zum Beispiel hat hier der Vassili da erzählt, wie er beim WDR, war das glaube ich, dann in die Osteuropa-Abteilung versetzt wurde, als er da angefangen hat erstmal. Und vorher hat er halt schon erzählt, dass er Russisch sprechen kann. Wo ich mir halt sofort dachte so, ach was. Jemand, der Russisch sprechen kann, wird in die Osteuropa-Abteilung versetzt, um dann da über Ukraine und Krim, was gerade irgendwie läuft, zu berichten. Das ist sehr schlimm, so Stereotype und so. Und das ist ja ganz furchtbar. Aber Chris, die haben ihn sicher vorher auch gefragt, woher er kommt. Ja. Haben sie dich denn auch gefragt, woher du kommst oder wie du da zu der Veranstaltung kommst oder so? Nee, hat mich keiner gefragt. Aber ich habe ja da auch mit keinem geredet, außer halt mit denen da beim Essen. Und das weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Idee war. Die waren auf jeden Fall ziemlich baff. Aber da merkst du halt auch so, ne, Stichwort Vielfalt. Also die diese Verstrickungen mit Politik haben wir da ja auch gerade gesehen, mit den Grünen halt auch und so, ne? Und das ist auch wieder Grüne und deutsche Journalisten, da gibt es ja auch Studien zu, wie nah die sich stehen. Ja. Und ja, auf jeden Fall, ja, das waren die Notizen und dann hatte ich mir noch so einen Flyer angeguckt von der, was auch da war diese Gender leicht, die hatten wir ja auch schon mal, das sind die Herrschaften, die uns jetzt erzählen, dass man im Journalismus halt auf die Sprache achten muss. Mit den Geschlechterformulierungen, Stichwort Vielfalt, aber man hätte gerne eine Sprachhygiene, dass auch ja alle die richtigen Begriffe benutzen für die Ziele, die man so hat und erreichen will, ne? Aber Vielfalt ist ganz wichtig. Und hier bei dem Stand von den Grünen, beziehungsweise da von der Stiftung, hatte ich mir hier noch so einen Flyer mitgenommen, feministische Friedensarbeit. Reflexion, Organisation, Thema. Gender und Intersektionalität als Chancen der antimilitaristischen und pazifistischen Arbeit. Inhalt. Welche Herausforderungen stellen Embedded Feminism und Diversity und Inklusionspläne der Kriegsministerien der Welt für pazifistisches Engagement dar? Inwieweit betrifft der Einfluss ehemals randständiger oder exkludierter Minderheiten in gewaltvolle Institutionen des Staates auch unseren Aktivismus? Wie muss eine zeitgemäße emanzipatorische Friedensarbeit aussehen, die diese Fragen nicht nur widerwillig zulässt, sondern sich an deren aktiver Beantwortung beteiligt? Welcher Gewinn lässt sich daraus auch umgekehrt für antirassistische Arbeit erzielen? Schwer zu sagen, kann man lange drüber reden. Bei Tee und Keksen oder so. Wisst ihr Bescheid? Jo. Queere People of Color. AktivistInnen in Klammern POC. Das sind so Sachen, die da drin stehen. Aber Vielfalt, meine Damen und Herren, Vielfalt. Vielfalt ist ganz wichtig. Komm zu uns hier unten. Hier unten sind wir alle divers. Ja, und das war auch einer von diesen Workshops, bei dem ich allerdings nicht war, weil es gab halt nur, man musste sich halt für was entscheiden. Und hier die Damen vom Journalistinnenbund, Verband Journalistinnenbund heißen, glaube ich, waren wohl auch da und waren wohl hier bei der Dame von den Neuen Deutschen Medienmachern und haben hier geschrieben, schockierend dieser wabernde Rassismus in Redaktionen. Die Dame hier berichtet stellvertretend für die Neuen Deutschen MedienmacherInnen in welchen Redaktionen? Bei DJ Vielfalt so. Über ihre Erfahrungen. Lived Experiences. Ja, das war dieses Abschlusspanel hier auf jeden Fall. Ach ja, und die ganze Zeit prangte da immer schön dieses No-Signal über den Leuten. Das fand ich auch ganz lustig. Get down with the signal. Also schon die ganze Zeit halt in dem Raum immer dieses No-Signal. Es wurde nur kurz unterbrochen von dem Anfangsding, wo die halt das Bild von den weißen Männern da eingeblendet haben bei dem Baseballspiel. Zu doof, um das Tagungslogo einzublenden, oder was? Einmal mit Profis. Ja, da war halt nichts angeschlossen, ne? Ja, oder die Gurke halt dann auszumachen. Ja, aber da war wahrscheinlich keiner dabei, der sich damit auskennt. Stichwort Vielfalt. Ja, das ist mal wieder eine hübsche Grafik, wo wir sehen, dass nach verschiedenen Okkupationen innerhalb der Wirtschaft die Geschlechterverhältnisse unterschiedlich sind zwischen Männlein und Weiblein. Allerdings beziehen sich diese Daten hier auf den US-Arbeitsmarkt. Also wird jetzt hier nicht allzu viel anders sein, ist aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen, weil Gründe. Also ja. Jetzt sag mal, was das bedeutet. Ich habe es noch nicht ganz gepeilt. Die Bedeutung dahinter ist, dass Männlein und Weiblein nicht gleich sind. Weil sie unterschiedliche Interessen haben. Ja. Das hier ist ein sehr langer Thread, den ihr euch in Ruhe durchlesen solltet. Die meisten von den Sachen, die der Thread behandelt, hatten wir auch schon mal hier im Stream, genauso wie in der New York Times, die World Frequency, dass die Critical Whiteness Study, die Pomo-Bubble, Intersektionalismus, Rhetorik, dass die eben in die New York Times Einzug gefunden hat. Und der geht aber an vielen verschiedenen Stellen, also dieser Thread von einem John geht darauf ein, was das bedeutet, was das mit dem Journalismus macht, was das mit dem Land macht, dass eben die Democrats ihre Einstellung stark geändert haben, etc. pp. Also ist ein sehr guter Thread, kann ich euch nur empfehlen. Ja, das haben wir schon mal behandelt gehabt, aber das ist immer wieder gut. Also ja, alle paar Jahre kommt das wieder auf, aber ich glaube, genau das hatten wir schon. Ich fand es vor allen Dingen nochmal so als Abschluss von diesem Vielfalt-Ding und wir müssen die Sprache ändern und so Kram, ganz interessant. Ne? Also. Proaktive Sprache. Nicht neutrale Sprache, sondern Sprache, die ganz klar aussagt, dass man eine Agenda hat. Ja, ja. Es braucht Leute, die sich einmischen, beteiligen und im Internet auch Regeln durchsetzen, sagt dieser Herr hier von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das Internet sollte ein demokratischer und freier Kommunikationsraum sein. Na, erstmal was Wahres sagen, wo jeder zustimmt und dann mit Humor kommen. So wie im normalen Gespräch auf der Straße. Dort ist es auch normale Umgangsform, sich nicht zu beleidigen. Und ich bin dafür, das auch im Internet umzusetzen. Es gibt genug Leute, die sich beleidigen auf der Straße. So, ja. Und es gibt genug Leute, die sich nicht beleidigen im Internet. Vielen Dank, Herr Morgan. Nächste Frage. Also, Gott, Gott. Ja, aber das ist Amadeo Antonio Stiftung darunter, macht mir halt schon immer so ein bisschen Angst. Ja, und Morgenmagazin halt, ne? Das war der Herr, den ich wohl auch verpasst habe bei dieser Vorlesung von dem mit dem Rechtsextremismus-Buch vor ein paar Wochen. Der war in Hildesheim irgendwie mit dabei, bei mir war er nicht dabei. Expertin zur Rhetorik der Rechten. Die Soziologin Franziska Schutzbach ist überzeugt, gegen die Politik der Gefühle haben Argumente einen schweren Stand. Ich würde auch sagen, sie versucht es nicht mit Argumenten. Die Soziologin und Genderforscherin, wo stand es hier? Klappt ja eh nicht, hat sie gesagt. Ist Publizistin und Forscherin, Klammern Soziologie und Geschlechterforschung. Und das ist die Dame, die hier unter, ja, die hier weiß, dass man mit den Rechten ja eh nicht reden braucht, dass man denen halt keine Bühne geben sollte. Und freie Meinungsäußerung wird zu einer Formel, Minderheiten zu beleidigen, Sexismus okay zu finden, die Gefühle anderer zu verletzen oder auch Grundgesetze und Menschenrechte in Frage zu stellen. Wisst ihr Bescheid? Freie Meinungsäußerung kann weg, weil das ist ja nur von Leuten, die damit Schaden anrichten wollen. Weiß die Soziologistin und Soziolinguistin und Genderforscherin. Ne? Alter Schwede, was da wieder für ein Unsinn drin steht. Die Schutzbach ist echt. Nehmen Sie die AfD. Man hat vor hunderten Kameras versucht, sie zu entkräften. Ja. Sind für die Journalisten alle, ja, sind wohl alle, können es wohl nicht. Sind wohl zu schlecht. Sie wurden durch Zeitung auf Bühnen gehoben. Je öfter sie zu sehen waren, desto mehr Stimmen haben sie bekommen. Mhm. Oh. So funktioniert das ja schon. Dann müssten die Grünen bei ca. 800% der Wählerstimmen sein. Sie gewinnen ihre Sympathie nicht, weil jemand bessere Argumente formuliert hätte. Nee, das ist wohl wahr. Das haben die nicht. Also, ich meine, du bist ein Nazi, ist ja auch kein Argument. Also. Und irrationale, menschenfeindliche Positionen, wenn sie sagen, wir sollten hier irgendwie rechtsstaatlich die Einwanderung regeln und nicht mit irgendwie Handwinken aus Berlin. Ich weiß nicht. Ja, das finde ich auch. Diese Thematik wird immer zu leicht damit umgangen, dass man nie behauptet, die Leute hätten was gegen Ausländer oder so. Das ist ein bisschen billig, so als Ausweg, finde ich. Manchmal war das so ein Einzel wie dunkelbraun. Boah. Ja, das hier ist ein Artikel vom Neuen Deutschland, wo sich hier jemand seine Erfahrungen mit Don Alfonso schildert, die es angeblich gegeben haben soll. Der Typ will einen Mitschüler von ihm gewesen sein und meint halt, dass er ihn beleidigt hätte und dass er schon immer halt komisch gewesen wäre. Der Don. Ja, aber also wenn man sich über den Artikel beschwert, kriegt man übrigens erzählt, es sei eine unheimlich gute Parodie. Okay. Von Alfonsos Stil und das hätten die dummen Rechtsköpfe wieder alle nicht gemerkt, aber hier werden so Sachen verquickt wie Herkunft, Klasse und was weiß ich. Und das wird dann in so einen Sud gerührt und am Ende hat er halt braune Anzüge angehabt, der Don. Ha, ha, ha, ha. Also ich habe nur den Anfang gelesen und er meinte irgendwie, dass der Don ihn beschimpft hätte als schwule Sau jeden Tag oder so. Das ja, und weil der und der Leute so, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Er deutet ja auch genüsslich an, der habe das sicherlich nur gemacht, weil er halt selber im Closet wäre und überhaupt und sowieso. Also es ist ein richtig schmieriger Artikel und ich habe mich als erstes gefragt, wann kommen denn die Berichte über die Kindergartenzeit von Don Alfonso? Also da warte ich jetzt drauf, damit ich auch da erhellt werde, praktisch, was Don Alfonso alles getan hat. Vielleicht hat er jemand an den Haaren gezogen. Vielleicht hat er auch die Schippe weggenommen. Ist auch schon heftig, dass wir jetzt mittlerweile auch drauf zurückgehen, was Leute in ihrer Schulzeit gemacht haben. Ja total. Das ist das für eine Mentalität, also auszupacken von vor 1000 Jahren. Also. Das ist auch nicht verifizierbar. Ganz einfach. Also ich weiß nicht, ob ich das Risiko auf mich nehmen würde, als Presseveröffentlichung sowas zu drucken, ohne dass ich es verifizieren kann. Da kann ja jeder kommen. Ich meine, jetzt gut, wenn der dann Mitschüler oder so, das kann man verifizieren. Aber dass er sich so benommen hat, schwierig. Ja, und hier haben wir jemanden vom Freitag, der seinen Kindern in leichter Sprache erklären möchte, was Don Alfonso ist. Von Don Alfonso habt ihr noch nie gehört. Aber über den sprechen jetzt gerade viele, vor allem Journalisten. Der hat 33.800 Follower auf Twitter, ist jetzt nicht so viel wie die YouTuber, die ihr kennt, aber schon okay für Twitter. Es gibt zwei Gruppen von Followern. Die einen finden super, was er twittert, die anderen finden es scheiße und wollen schauen, ob er wieder jemanden beleidigt hat. Vor ein paar Tagen hat er wieder jemanden beleidigt. Er hat einer Bloggerin, die er nicht mag, geschrieben, sie könne ja bei den Leuten bleiben, die bald die Quittung bekommen. Wo ist da eine Beleidigung? Aber echt, das ist eine schlimme Beleidigung. Wo ist da die fucking Beleidigung? Super. Oh Gott, das ist ja... So was geht demnächst automatisch an die Staatsanwaltschaft, ne? Als Beleidigung. Wenn du jetzt der Kumpel bist von dem Don Alfonso, musst du dem natürlich zur Hilfe kommen. Würdet ihr ja auch machen. Sein Kumpel Ulf Poschardt ist ihm also zur Hilfe gekommen. Der ist der Chef der Zeitung, für die er schreibt. Alle gegen einen, hat er getwittert. Nein, nicht ganz so. Alle Anständigen gegen einen. Wieso schreibt der Anständige, wo er doch denkt, dass die nicht anständig sind? Muss ich erklären. Das ist Ironie. Kennt ihr ja. In Wahrheit denkt er, dass die anderen sich nur als Anständige fühlen und es gar nicht sind. Dass die selbstgerecht sind. Manche sagen zu solchen Menschen Gutmenschen, nicht der Poschardt. Oder der Don Alfonso. Die sagen nationalmoralistische Elite. Das klingt ein bisschen wie nationalsozialistische Elite. Also irgendwie Nazi, ihr wisst ja. Böses Wort und triggert heftig. Ja. Nationalmoralistische Elite klingt wie Nationalsozialiste. Muss ich auch aufpassen, auf was sich die Worte reimen, die ich sage. Werde ich dafür demnächst auch irgendwie vorgeführt in der deutschen Wochenzeitung. Klingt auf jeden Fall, als wenn einer lange ausgeholt hätte, als wenn er sich lange darauf gefreut hätte, mal sowas schreiben zu dürfen. Mann. Kinderkram. Ihr merkt schon, es ist total schwierig, bei diesem Thema cool zu bleiben. Ziemlich cool fand ich, was die Leute vom Volksverpetzer gemacht haben. Das ist eine Webseite, die gegen Nazis schreibt. Nazis. Sie schreibt gegen Don Alfonso und schreibt gleichzeitig gegen Nazis. Irgendwas stimmt hier nicht. Verpetzer meinen die ironisch. Der Name passt zum Thema. Die Leute vom Volksverpetzer haben ein bisschen was über die Follower von Don Alfonso herausgefunden. Von denen, die ihm bei Twitter folgen. Bei Twitter kannst du retweeten, wenn du einem folgst. Kannst also einen seiner Tweets an die eigenen Follower weiterleiten. Das kann ich auch, wenn ich dem nicht folge. Aber gut. Fast die Hälfte dieser Retweets kam von Leuten, die auch den Identitären folgen. Mäp. Schon mal den... Also nicht nur, dass er seine Kinder sowieso schon den ganzen Artikel lang dreist anlügt, aber es geht nicht darum, dass die Hälfte der Retweets von Leuten kamen, die auch Identitären folgen. In dem Artikel ging es um Leute, die identitären Content retweeten. Aber gut, man kann vielleicht auch nicht von jedem verlangen, das Leseverständnis aufzubringen. Die Identitären sind eine Gruppe von Rechten, die glauben, dass es Deutschland besser ginge, wenn hier keine Muslime lebten und solcher Unsinn. Sie werden von der Regierung beobachtet. Und dann erzählt er halt, dass der Verpetzer doch eigentlich nur will, dass der den Martin Sellner rausschmeißt aus seiner Followerliste. Ja. Die Fragen sind freundlich formuliert. Ich habe die Leute vom Volksverpetzer gefragt, warum sie so freundlich geschrieben haben. Weil wir fair und differenziert sein wollten, haben sie mir geschrieben. Und weil sie glauben, dass auch Don Alfonso fair sein kann. Was denkt ihr? Hat er den Brief beantwortet? Leck mich am Arsch. Also das ist mit der krasseste Blödsinn, den ich zu dem ganzen Thema gelesen habe, muss ich sagen. Dieses Bild das, einfach. Ja, das Bild ist auch gut. Wenn ich der Don wäre, würde ich das vielleicht wirklich ausdrucken und da ihm hinhängen, weil das ist wirklich Laser Don. Ja, ich höre Tichy, ne? Die haben das aufgearbeitet mit dem Nur. Wenn es der Nur angeblich in der Vorstellung gesagt hätte, dass die Greta und ihre Klimajünger mit Hitler und Stalin oder so vergleichbar wären. Das war überhaupt nichts dran. Also das hat die Nordkurier oder so hat dann den Artikel zurückgezogen und waren noch ihr Recherchennetzwerk oder so, wie die heißen. Die hatten das auch weiter gepostet und ja, und alle müssen das jetzt zurückziehen und mussten sich entschuldigen sozusagen beim Nur, weil das so nicht stimmte, was sie danach gesagt haben. Diesen Vergleich hat er gar nicht gemacht. Ich wundere mich ein bisschen, dass sie den so auf Kika haben, weil ja, eigentlich ist er doch ein macht er doch relativ normale Witze, meine Güte. Ja, aber Mammon, das ist doch der Witz. Die Einschläge kommen immer näher für jeden, egal. Ja, genau. Wir haben diese Woche gesehen, wie Rezo geschitstormt worden ist. Wir haben Burt, wir haben Don Alfonso, wir haben sogar Shahak Shapira. Also die Einschläge sind jetzt schon hier auf der Linie Rhein-Nickendorf-Dingenskirchen. Und wenn der Angriff Steiner nicht erfolgt, dann sehen die Promos alt. Oh, guck mal, der Schahak. Ich habe wirklich jede Sorte von Müll auf Twitter gesehen, von Nazis über Islamisten, Drachenlord Gurken und Don Alfonso. Aber ich habe noch nie eine so dumme, doppelmoralische, selbstgerechte Gruppe wie die Pomo-Bubble erlebt. Pomo, für die, die es nicht wissen, Postmodernisten. Das, was wir Social Justice Warrior oder Intersektionellen oder Intersektionale nennen. Was mag ihm bloß passiert sein, ne? Dann müsste er die eigentlich schon mal erlebt haben bei seinen Journalistenfreunden oder so. Mhm. Oder hat er keinen? Ja, der ist doch selber voll in dieser Pomo-Bubble drin gewesen. Eigentlich also, schon, ne? Dachte ich auch. Ein bisschen Selbsterkenntnis ist ja gut, ne? Naja, aber das Ding ist doch, wenn es an die eigene Substanz geht, dann ist es vorbei mit Ideologie und wir tun jetzt mal was die von uns erwarten. Weil wenn es gegen dich geht, musst du ja irgendwas machen. Ne? Wenn so Leute wie Sarah Wagenknecht irgendwie rechts sein können, ne, dann kann es ja irgendwie jeder, ne, für die. Ja. Ja, aber so ist es doch wirklich. Die werden doch nicht aufhören. Don Alfonso, wenn sie den abgesägt haben, kommt der Nächste dran. Was ist nicht der Fleischhauer? Oder sie machen Tichy kaputt oder irgendwas und dann und am Ende man sieht doch schon, dass die FDP ständig in die Nähe der AfD gerückt wird von bestimmten Kreisen und die CDU in die Nähe der AfD gerückt wird von bestimmten Kreisen, weil man alles vernichten will, was bürgerlich ist. Da ist es gibt keine rote Linie, weil wir die letzte Woche hatten. Die gibt es einfach nicht. Die werden nicht aufhören und dabei sich selber fressen, wie die Schlange, die sich selber runterschlingt. Den Ouroboros heißt der. Genau, alte Kelten. Shahak hat gestern dann noch geschrieben, lol, auf Twitter, keine Ahnung, ich sehe hier nur eine Menge weiße Deutsche, die sich um ein paar Migranten versammeln, um andere völlig zu Unrecht als Nazis zu bezeichnen und sich dann für Antifaschisten halten. Und ich finde das ekelhaft. Und ich bin der Meinung, das kann man auch ruhig so sagen. Das ist illegal. Ich bin echt kein Freund von dem Mann gewesen, aber ich bin froh über jeden, der das Licht sieht und sich vielleicht jetzt auch einsetzt dafür, dass diese Leute eben keine Macht über unsere Gesellschaft bekommen. Auf jeden Fall. Also, und ich habe mir Shahaks Comedy-Auftritt angeschaut. So ist einfach so im Fernsehen. Ne? Und ich hoffe, dass er in Zukunft irgendwann auch lustig wird. Also Keine Ahnung. Und ich meine das wirklich nicht böse. Ich finde es toll, dass er was bei Funk gefunden hat. Ich wünsche ihm Erfolg. Es ist wirklich kein Neid oder so. Ich wünsche jedem, dass er seine Sachen gut hinbekommt und so. Aber ich konnte nicht einmal lächeln. Also nicht mal innerlich lächeln. Schon allein gar nicht lachen. Also. Ja, du hast aber gesagt, jedem. Ich würde das gerne einschränken und sagen, der Vassili auf jeden Fall, den ich gestern kennengelernt hatte, der soll seinen Job mal schön für eine Frau Platz machen, würde ich sagen. Ja. Das fände ich gut. Das fände ich gerecht. Ja, Rezo, ganz klassisches Beispiel für einen weißen Dude, der einen auf netter linker Soli-Dude macht. Aber in Wahrheit einfach nur genauso misogyn wie jeder andere auch ist. Und jeder. Das für Content-Klicks und Geld nutzt. Danke für nichts. Übrigens, wenn alle misogyn sind, ist keiner misogyn. Ja. So. Also wirklich gar niemand. Also. Ja, ist auch so. Ja, ich meine, aber da ist doch auch eine große Dummheit im Spiel. Dieses Spiel, was sie da gespielt haben, das mir vorher nicht bekannt war. Irgendwo stand, das ist eine Art schwarzhumoriges Internetflaschendrehen. Dass er nicht gerafft hat, dass er im heutigen Klima dafür von irgendeiner Stokowski-Jüngerin gerissen wird. Also, oder wenigstens sein Management hätte ihm sagen müssen, hier, die Sachen gehen jetzt nicht mehr. Jetzt, wo du so viel Öffentlichkeit hast, kannst du nicht mehr Kiss, Marry, Kill spielen. Wo man dann wohl drei Bilder von irgendwelchen bekannten Frauen kriegt und dann entscheiden muss, welche man küsst, welche man heiratet und welche man umbringt. Ach komm. Okay. Ja, würdest du ja auf der Straße auch nicht machen. Warum? Ich kenne viele Leute, die auf der Straße sich schon geküsst haben. Also. Nee, das gibt's nicht im Sozialismus. Ja, aber das ist Fantasie, so ein Spiel, aber misogyn. Ich kann mich noch erinnern, wie der Rezo gefeiert wurde. Die erschießen da virtuell Frauenpreis. Ja, und die belästigen die sexuell, weil das ist ja nicht da drin. Kiss mit Consent, Marry mit Consent und Kill mit Consent steht da, ist das ja nicht. Oh. Mann, Preis, du bist so lange hier und du musst so viel lernen. Kennt man ja, eine Mehlprinzessin? Ich weiß, warum das anstößig ist, aber ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass solche Videos gemacht werden. Nee. Ja, das hat ja auch gleich rausgefunden. Was anderes dahinter? Gab es irgendeine Aktion, wo der Rezo jetzt nicht dran teilgenommen hat, wo alle anderen dran teilgenommen haben oder so? Nee, weil, das ist das auf jeden Fall. Und dann gab es noch irgendwie so ein Bild, wo er vor so einem sexuell ja, anspielenden Bild mit Essen abgelichtet wurde. Ich weiß nicht, ob das auch in diesem Zusammenhang war, das habe ich nur gesehen die Woche über. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt noch durch unten durch, ja, irgendwie so Gün halt, ne? Ja, er hat doch immer nur so doofe Videos gemacht. Das Einzige, was halbwegs vernünftig war, war eben sein, womit er auch bekannt geworden ist. Ne? Ja, was heißt halbwegs? Ja, auch wirklich nur halbwegs, ja. Es gibt nur eine legale Meinung. Ja, ja, genau. Ja, weil nutzt ihr endlich mal eure Reichweite für was richtig Gutes, Fragezeichen. Außer den Leuten einreden, sie sollen die Grünen wählen, oder was? Und vielleicht noch Judith Butler lesen. Das damit sollte der Ratio jetzt ankommen. Dann könnt ihr läutern. Ja, scheinbar ist eine Dokumentation über Jordan Peterson rausgekommen. Die geht fast 2 Stunden, gibt es aber leider in Amazon Prime noch nicht, in Amazon Normal auch nicht, nur in Amazon US. Und ich war zu faul, mein VPN anzumachen. Und hier ist auf jeden Fall ein Artikel von der Judith Bassat, die meist sehr basierte Dinge schreibt. Und hier geht sie halt auf die Doku über den Peterson ein. Und das mit den, ich weiß nicht, also sozusagen, wer steckt hinter der Schnabelmaske, umstrittener Intellektueller oder Scharlatan? In meinen Augen, das ist jetzt sogar eine leichte postmoderne Position, aber in meinen Augen sind alle Intellektuellen leicht Scharlatan, nee, weil einfach das menschliche Leben nicht ausreicht, dafür so viel Wissen sich anzueignen, dass es wirklich grundsolide ist und du eine Gruppenarbeit von vielen Intellektuellen brauchst, um ein Body of Knowledge, also einen Körper von Wissen anzufertigen, damit das wirklich Hand und handfest ist. Und deswegen bin ich eigentlich, wenn es um Einzelpersonen geht, die intellektuell sind, immer so ein bisschen skeptisch, weil einfach das menschliche Leben zu kurz dafür ist, richtig krass intellektuell drauf zu sein. Also, ja. Was ich interessant finde, ist, dass der Film sich halt wohl keine Perspektive, also keiner Seite rausnimmt. Das ist jetzt nicht, wo du am Ende rausgehst und sagst, ah ja, also deshalb ist er ein Scharlatan oder ah ja, deshalb ist er irgendwie der größte Philosoph der Welt, sondern es wird wohl auch sehr klar diese Gebrochenheit zwischen der öffentlichen und der privaten Person Peterson gezeigt. Das würde mich echt interessieren, den zu sehen. Hm. Hoffen wir mal, dass bald für Amazon Deutschland das auch freigeschaltet wird. Diese Woche war Haushaltswoche im Bundestag. Da gab es natürlich eine ganze Menge Sachen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, also ich habe mir ziemlich viel angeguckt, keine Angst, wir werden hier heute nicht so viel gucken. Ist ja kein Sonderstream hier. Ich fand das ziemlich bemerkenswert, dass sie sogar in diesem einen Etat von, ich glaube, das war das Kanzleramt oder so, oder Wirtschaftsministerium auf jeden Fall, irgendwo, wo es eigentlich überhaupt nicht passt, haben sie da schon über Demokratie leben geredet und dass das doch so toll ist und dass man das doch auf jeden Fall weiter irgendwie bezahlen muss oder so, irgendwer von den Linken oder so. Also das haben die echt drin, so dieses Ding mit dem Demokratie leben. Und hier geht es jetzt mal wieder um direkt um das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wo ja das Demokratie leben diese Initiative da angesiedelt ist. Und die Frau Giffey hat sich ja sehr damit gebrüstet, dass sie dieses Mal so viel Geld wie noch nie bekommen hat für ihre ganzen Vorhaben. Also so, als ob das was Gutes wäre. So nach dem Motto so, ja, hier, ich habe richtig was geleistet. Ich gebe so viel Geld von den Leuten aus wie noch nie für irgendwelche Dinge. Und ich wollte hier mal nur den Herrn Meier von der FDP abspielen zu dem Thema. Doch Meier, das war. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst erstmal auch von mir den herzlichen Dank an meine Mitberichterstatter und einen ganz besonderen Dank an Alois Rainer. Ich glaube, wir alle werden dich in der Rolle vermissen, die du bisher gespielt hast. Wir wissen immer noch nicht genau, warum du den Ausschuss wechselst. Es wird wohl Gründe geben in deiner Fraktion. Zum Einzelplan. Frau Giffey, noch nie hat eine Familienministerin so viel Steuergeld zur Verfügung gehabt wie Sie. Alleine von 2011 bis 2020 haben wir einen Anstieg von über 79% in Ihrem Etat zu verzeichnen. Wir haben es schon gehört, über 12 Milliarden Euro. Sie schwimmen unabhängig auch von der Frage der gesetzlichen Leistungen, die in Ihren Etat veranschlagt sind, im Geld. Und unser Eindruck, wie auch in den letzten Haushaltsberatungen, ist, dass Sie das wahllos werden lässt. Sowohl was die Auswahl von Projekten angeht, als auch was den Aufwuchs. Ich glaube, da ist Ihr Ministerium beispielhaft für die Arbeit dieser Großen Koalition, was den Aufwuchs des Personalkörpers angeht, ohne klare Stellenbeschreibungen. Und das müssen wir als Opposition ähnlich wie der Rechnungshof kritisieren. Sie weigern sich offenbar, die zentralen Fragen zu stellen. Die erste ist, ist der Bund überhaupt zuständig? Immer wieder. Dann ist die zweite Frage, wie wird evaluiert? Und die nächste Frage ist, welchen Einfluss soll eine Evaluation auf eine Projektfortführung haben? Und es ist schon ein Armutszeugnis, wenn die Koalitionsfraktionen in der Bereinigungssitzung teilweise Änderungsanträge in Titeln stellen, wo sie die Begründung ändern für Titelansätze, damit nämlich dieser Titelansatz dann verfassungskonform in dem Etatansatz ist. Und es ist auch ein Armutszeugnis, wenn offensichtlich Verwendungsnachweisprüfungen, gerade zum Beispiel beim Bundesfreiwilligendienst, offensichtlich nicht mit genug Personal unterlegt sind, dass in der Tat hier geschaut werden kann, ob das Geld auch sinnvoll verwendet wird. Das ist das Grundproblem in Ihrem Haushalt. Sie haben viele gute Ansätze, viele gute Ideen. Die Umsetzung ist leider mangelhaft. Die Beispiele kann man aus allen Bereichen in Ihrem Einzelplan wählen. Nehmen Sie nur das Beispiel Deutsche Stiftung für Engagement. Der parlamentarische Staatssekretär hat auf diverse Anfragen im Haushaltsausschuss hier immer nur ausreichend geantwortet. Am Ende ist dann ein Gesetzentwurf herausgekommen, wo der Normenkontrollrat noch in einer der vorsichtigen Formulierungen formulierte, Mangel an Transparenz und Kosten Bewusstsein, Ziel der Förderung von qualitativ hochwertiger und transparenter Rechtsetzung trage der Entwurf nicht Rechnung. Und genau das ist das Problem in Ihrem Ministerium, dass Sie die Hausaufgaben, die Pflicht nicht umsetzen. Und darauf muss man in Haushaltsberatungen immer wieder Wert legen. Der Bund ist nach unserer Auffassung hier nicht zuständig. Und ähnlich sieht es auch bei anderen Bereichen aus. Stichwort Ausbau Ganztagsbetreuung. Im Ausschuss haben Sie noch argumentiert, dass das Ziel dieses Ausbaus die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist. Ich habe Sie dann gebeten, das nochmal schriftlich darzulegen. In der schriftlichen Darlegung haben Sie dann im weitesten Sinne eine Herleitung mit Bildungsinfrastruktur gewählt. Also auch da sieht man, die sind sich offensichtlich noch nicht mal darüber im Klaren, welche Rechtsgrundlage eigentlich dann auf dem Konstrukt oder welche das die Basis Ihres Konstrukts ist. Und das werden wir so nicht mittragen. Sie identifizieren Probleme und verfallen dann in Aktionismus. Im Unterhaltsvorschussbereich ist es genauso. Die Rückgriffsquoten sind erschreckend gering. Das haben Sie anerkannt. Und wir harren immer noch der Lösung. Bei aller Komplexität dieses Problems, wenn Sie jetzt unterscheiden in zahlungsunfähige und zahlungsunwillige, dann ist das zwar vielleicht richtig, aber es ist nur ein erster Schritt. Und wir erwarten, dass, wenn Sie ein Problem 3 Jahre erkannt haben, dass Sie es dann auch endlich abstellen und lösen. Nur das wäre im Sinne der Bundeshaushaltsordnung. Das war natürlich teuer übrigens, ne? Sie haben eine... Diese Erweiterung des Unterhaltsrechts war noch ganz schön teuer, weil da ja auch ziemlich viele... weil ja auch diese Altersgrenze hochgesetzt wurde. Ja, genau. Einige Jahre sind da hinzugekommen. Aber es war ja letztes Jahr auch schon so, ja. Ja, es hat irgendwie eine 1/2 Milliarde oder so hat das plötzlich mehr gekostet, ne? Gut, weiß ich nicht, ob das vielfältige ist. Projekte auf den Weg gebracht. Auch in der Bereinigungssitzung ist noch mal eine ganze Menge draufgekommen. Wir haben teilweise die Anträge der Koalition unterstützt. Wir freuen uns, dass Sie im Bereich der internationalen Jugendarbeit drauflegen konnten, auch in einigen anderen Bereichen, mehr Generationenhäuser etc. Das ist gut, aber alles in allem muss man doch sagen, dass in Ihrem Einzelplan mehr Schatten als Licht zu finden ist. Und deswegen werden wir diesen Einzelplan ablehnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege. Ja, wie ist das mit einer Erfolgsüberprüfung, wenn die welche Projekte machen? Hat er, glaube ich, auch, hat er, glaube ich, nicht angemahnt, ne? Das wird ja auch häufig genug nicht gemacht, eben. Ja, eben, Evaluierung, ob das Geld auch für irgendwie. Jo. Also, wenn du ein Projekt so anlegst, dass du es nicht evaluieren kannst, dann... Ja, ich meine, wir hatten uns ja auch mal die Voraussetzungen fürs Demokratieleben angeguckt, ne? Da waren ja auch so Sachen wie dabei mit den Gender-Aspekten und so, ne? Das war ja die volle Dröhnung an Humbug. Dritte oder vierte Initiative hatte irgendwelche progressiven Buzzwords im Namen. Also, ja, das war ja auch schon so vorgeschrieben quasi, ne? Ja, du brauchst ja das Passwort, damit du das Geld zugewiesen bekommst, ungefähr. Ja, hoffentlich ist es nur so, dass sie das Passwort verwenden fürs Geld und nicht tatsächlich die progressive Grütze aufgelöffelt haben. Das wäre ja noch schön. Also, wenn's nee, die haben es auch aufgelöffelt. Die machen es auch schon so, wie das gedacht ist, ja. Garantiert, ich meine, da gibt es ja genug in dem Bereich. Ja, hier Frau TV auch nochmal eine interessante Sache. Ich fahre mal. Ist das mal was für ein Blutdruck oder so? Kleidung ist einfach ein Statement, was die Person von sich aus nach außen gibt. Aber Kleidung sagt nicht ja. Kleidung gibt keinem das Recht, einen anzufassen oder irgendwie zu belästigen. Was hattest du an? Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, müssen sich diese absurde Frage immer wieder anhören. Ja, darum geht es in diesem Beitrag hier. Ich glaube, viel mehr braucht man davon gar nicht zeigen, weil es ist... Ja, also das ist wieder dieses alte Ding, dass sie meinen, dass das eine verbotene Frage sein sollte, obwohl das eigentlich schon insofern... interessant ist, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, mir ist was geklaut worden oder wie, was auch immer, muss ja noch nicht mal in diesem Bereich sein, dass man dann ja gucken muss, ob man jemanden findet, der das eventuell gesehen hat, irgendwelche Zeugen oder so, und deswegen muss man die Leute auch fragen, wie sie denn ausgesehen haben an dem Tag zum Beispiel. Das ist auch ein Grund, warum man die Leute fragt, was sie anhaben, und nicht nur, weil man damit irgendwie sagen will, ihr seid ja selber schuld oder irgend sowas. Und außerdem, ja, ich meine, es gibt da halt ein riesen Spektrum an Sachen. Vielleicht, und das wird quasi in diesem Beitrag hier halt auch behandelt, dass man, wenn man jetzt die Leute nur anfasst oder so, weil man vielleicht ein Signal nicht richtig verstanden hat oder so, dass das ja dann auch ein bisschen doof ist, aber dann nicht das gleiche ist wie eine Vergewaltigung oder sowas, aber es wird hier alles schon wieder so, es ist halt alles Victim Blaming und bla bla blub. Und ja, das ist auf jeden Fall dieser Beitrag hier von FrauTV. Ja, sicher, so ein Kleidungsstück bemächtigt irgendwie niemanden oder so, aber dass irgendwie so, dass es auch eine Art von Funktion hat, ist auch klar, ne? Ja, das ist ja mal ohne Ton, weil es eh nur Musik. Okay. Das ist hier zum Thema so gemeinsam sind wir stark, stärker als Gewalt. Wo uns hier das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die wissen ganz genau, welche Frauen hier von Gewalt betroffen sind. Jetzt ist es schon jede dritte und das wird wahrscheinlich daran liegen. Ja, angeblich nach UN oder so Zahlen, ne? Ja, das hatten sie auch in dieser super tollen Studie, wo ich mich verlesen hatte. Das muss ich auch nochmal sagen, hatte ich ja bei Twitter schon geschrieben. Wir hatten ja schon ein paar Mal diese Studie über Gewalterfahrungen. Da hatten wir hier in der Vergangenheit, beziehungsweise ich ja behauptet, dass da nicht drinsteht, wie viel Prozent da in Beziehungen passiert sind. Aber es steht da durchaus drin, wie mich jemand darauf hingewiesen hat. Und das ist da auch mit 25% angegeben. Allerdings, ja, also man muss auch dazu halt eben sagen, eigentlich weiß niemand, wie hoch die Zahlen sind, weil das ist eine Befragung von Leuten, die können da angeben, was sie möchten. Und die Zahlen, die wirkliche Zahl könnte höher sein, die wirkliche Zahl könnte tiefer sein. Und ich habe gehört, dass wenn man dann fragt, ob sie Täter waren, dass man da ähnlich hohe Zahlen kriegt. Also es ist eine Statistik-Trickse, ne? Die haben ja auch nur die Frauen gefragt, das an sich ist schon ein bisschen. Ja, das ist auch wahr. Mindestens mal fragwürdig. Ja, es gibt so ein paar Sachen halt, die man dazu auf jeden Fall noch sagen muss, aber die Geschichte, ja. Und dann, was da aber ja auch drin ist, ist, dass die Hauptsachen halt Sachen waren, die jetzt nicht so schlimm waren. Dieses mit dem Geschubst und so war ja die größte prozentuale Anzahl und die heftigeren Sachen waren auch deutlich weniger und auch schon allein daher ist diese ganzen Zahlen halt so ein bisschen nicht so schlimm dramatisch, wie es halt hier auch wieder dargestellt wird. Aber es ist natürlich so eine Angstmachermaschinerie, ne? Deine auch Kollege, das finde ich, so das Bedenklichste dabei. Ich meine, ja, dass sie die auf Männern rumhacken, okay, aber. Da würde ich gerne auch Advocati Diaboli spielen. Also, wie viele wurden denn geschubst, von denen an Kuckuckskind haben? Also, Familiendramas, die entstehen häufig dadurch, dass halt Kuckuckskind da ist. Also solche Sachen werden halt auch außen vor gelassen. Ich will damit nicht die Gewalt legitimieren. Ja, oder Ex-Partner oder so. Ne? Ja klar, das ist aber, ja, man muss vielleicht ein bisschen umformulieren. Also man muss halt dazu sagen, dass diese ganzen Fälle halt alles unterschiedliche Fälle natürlich auch sind. Ja, so kann man es vielleicht formulieren. Ja. Also die wollen da so ein bisschen natürlich darauf hinaus, dass es ja das Schweinesystem, Patriarchat irgendwie ist, was die Frauen da prügelt, genau, und so. Ein Feminizid nach dem anderen sozusagen. Ja, ja, genau. Und das wiederum ist halt eben die reine Ideologie auf jeden Fall. Und ja, wie man hier halt sieht, ne, du kennst mehr als du denkst, bla bla. Und deine Schwester hat Gewalt. Alle haben sie Gewalt. Deine Mutter hat auch Gewalt. Du kannst helfen. Und gemeinsam sind wir stärker als Gewalt. Und wie kann ich helfen? Würde dir nicht verraten. Was ist denn stärker als Gewalt? Ja. Das ist auch irgendwie Spaß, wenn du. Weiß ich nicht. Muss ich jetzt auf stärkeralsgewalt.de gehen, um zu merken, wie ich helfen kann oder was? Ja, ich habe mir das, glaube ich, angeguckt und da war doch irgendwie so ein, da kommen wir noch auf so eine Frage. Ich wurde gefragt, wie viele Freundinnen ich habe. Ja, damit sie dann das auch vorrechnen können. Das ist eine so, ne? Schnitt. Damit sie das auch vorrechnen können, hier, so wie hier, ne? Oder wie? Ja, es ging dann darum, wie viele Frauen in meinem Umfeld gefährdet sind. Und da ich dann nur eine angegeben habe, dann eben eine, ne? Ja, da wollten sie dir sagen. Also prinzipiell alle sind gefährdet, so. Was soll das überhaupt, ne? Sowieso alle gefährdet, so. Ja, das sowieso auch, ja. Ja, die Alisa hat die Woche auch mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass man versucht hat, einen Auftritt von ihr an der Uni Wien zu verhindern. Hier, das ist der Standard, der sogar eine halbwegs vernünftige Position mal bezieht, was der ja nicht oft macht, wenn es um feministische, intersektionale Themen geht. Also die Aktivisten haben versucht, das zu verhindern. Die Uni hat gesagt, nichts da. Wir sind hier ein Ort, an dem gerade auch Diskussionen geführt werden müssen. Und im Protestbrief wird jedenfalls eine klare Positionierung der Universität gegenüber Menschen, die ihr rassistisches, transphobes und sexarbeitsfeindliches Verhalten regelmäßig zum Ausdruck bringen, gefordert. Die Universität muss ein kompromissloses und sicheres Umfeld für ihre Studierenden gewährleisten und die Rolle der Bildungseinrichtung ernst nehmen. Also klingt für mich doch mehr nach Verbot als Sprechverbot. Also damit sich so Leute sicher fühlen, darf man ja eigentlich gar nichts sagen. Also ich dachte, die Kombination aus diesen drei Dingern da, die ist ja schon so unique. Da kannst du ja immer, was zusammenwürfeln, dass die Leute rausschmeißen kannst. Und ja. Ich fand das mit den Sexarbeiterinnen auch wirklich ein bisschen irritierend, aber gut. Naja, gut, dass sie halt nicht so einig, ne? Dass sie halt, sie ist ja so, da gab es ja auch diese Porno-Geschichte von der Emma und sie ist ja schon jemand, der am liebsten das schwedische Modell hier hätte. Ja, dass die anderen sich so einig sind, da sozusagen, das hätte ich nicht gedacht und ist, glaube ich, eigentlich auch nicht so. Ja, aber dann hat das Ganze doch stattgefunden. Beim Satz, die Welt schreibt hier drüber, beim Satz Islamfeindlichkeit ist mir ziemlich fremd, soll jedoch umgehend höhnisches Gelächter aus der letzten Reihe nach vorne gedrungen sein. Daraus sei eine minutenlange Gegenrede in Schreilautstärke nach vorn entstanden. Super, oder? Die Zeitung berichtet weiter, dass die große Mehrheit im Raum von den Anhalten, das ist antimuslimischer Rassismus, Zwischenrufen genervt gewesen sei. Schwarze habe irgendwann jetzt ist Schluss gerufen und rund 10 Personen verließen den Saal mit einer letzten Botschaft an jene, die bleiben wollten. So ein unsolidarischer Haufen hier. Sehr aber, solidarisch. Ja, ich finde es lustig, dass sie in der Minderheit ist, ne? Dass sie das Geschrei nicht mehr hören konnten, die Besucher. Ich frage mich eigentlich auch, was sich die Leute darunter vorstellen, dass keine Gruppe nie Kritik erfahren darf. Also wenn du die Muslime total in Schutz nimmst, dann werden sie halt eine geheiligte Gruppe, aber keine Gruppe ist nur gut, weil es halt Menschen sind und Menschen fehlbar sind. Also was erwartest du dir davon? Also geistig, also es ist doch eine geistige Verkümmerung. Also es ist wie ein Mutterinstinkt, der dann das arme Baby beschützt. Und man sieht dann Muslime wie ein Kleinkind, wo du dich schützen und solidarisch davor stellen musst. Aber es sind Muslime halt Menschen und nicht keine Kleinkinder. Also ja. Patronizing Racism, ne? Ja, wortwörtlich. Also. Aber auch unsere guten Bekannten aus der deutschen Szene haben da natürlich ihre Wurst zugelegt. Wenn der Chris weitergeht, kriegen wir wahrscheinlich noch den Kommentar von Banana Sucuk aus Berlin, die hier sagt, Alice Schwarzer ist Swerve, bedient rassistische Tropes und generell schlimme Stimme. Ja, wow. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Alice-Fan. Ich habe auch ihr Buch gelesen, fand ihn nicht so knorke. Aber trotzdem, Alter, Jasmina, eigentlich soll ich es feiern, wenn ihr einen kleinen Bürgerkrieg habt. Also, ich keine Ahnung. Und Swerve ist dann die was ist denn? Sexworker, Exclusive, Radical Feminist oder was? Schlimme Stimme. Ich kenne bisher nur Turf, aber das ist wahrscheinlich Sexworker excluding. Ja. Hab Interviewausschnitte, Videos etc. ausgecheckt, sagt Millennium Falco. Bin Ivi fassungslos, dass so viele weiße Linke in dir stehen und Meinungsfreiheiten brüllen. Das ist so geil, wenn man diese, wie das aus der Perspektive aussehen muss. Also da kommen Leute und sagen, hier, man mag ja ihre Meinung nicht teilen, aber ich bin trotzdem dafür, dass sie die sagen darf. Und er sieht halt weiße Linke hinter ihr stehen und Meinungsfreiheit brüllen. Und hier unten drunter, der Jo meint, meine Familie steht absolut hinter ihrem Feminismus und lehnt es ab, intersektionalen Feminismus als Feminismus zu akzeptieren. Die Ansichten, die ich so mitbekomme, sind übel. Habe ich ihm drunter geschrieben, dass er eine echte basierte Familie zu haben scheint. Dafür hat er mich geblockt. Schade eigentlich, Jo. Wir hätten so viel Spaß miteinander haben können. Trigger, Trigger. Ja. Die Alice war das. Ist eine alte Story, ich weiß, aber da hat dann jemand von der Uni rausgetwittert, dass Gulags Compassionate Educational Institutions gewesen sein sollen und keine Konzentrationslager. Also keine Todeslager, das nicht. Bei den Gulags ging es meistens, auch nicht immer, aber meistens um das Ausquetschen von Arbeit, manchmal aber auch harte Bestrafung, wo halt das Sterben durchaus einfach angenommen worden ist. Also bei der Bestrafung, wo man gesagt hat, gut, wenn jetzt einer stirbt, ist jetzt nicht so schlimm, aber das muss man bei der Geschichte halt auch der UdSSR lassen, dass es halt keine Todeslager waren, so wie in den von Deutschen in polnischen Gebieten. Ach du Scheiße, jetzt haben wir Ärger, wenn das die Kaczynskis hören. Ach so, ja. Hier kann ja nur noch einer von den beiden hören. Entschuldigung. Ja, solche Educational Institutions sind ja wieder im Trend. Kalifornien hat jetzt ein sehr seltsames Gesetzesvorhaben in Gang gesetzt, dass also nicht nur in Kalifornien, sondern auch in anderen Staaten, aber in Kalifornien ist natürlich wieder Vorreiter, dass sie einfach Leute, die auf der Straße leben, quasi auf einen Campus bringen, den sie nicht verlassen dürfen, bis sie unter Beweis gestellt haben, dass sie resozialisiert sind und währenddessen werden die entmündigt und deren Hab und Gut wird beschlagnahmt vom Staat, ist schon ganz schön hart. Aber das ist natürlich auch nur Compassionate Re-Education. Schon ein ganz schöner Knaller. Ja. Und jetzt kommen wir wieder mal zu einer meiner Lieblingsrubriken im Spiegel, nämlich die Kolumnen. Genau. Heute ist es wieder Frieda Ackermann, mal nicht Stokowski, sondern Frieda. Und ich werde jetzt mal ein paar Absätze daraus vorlesen. Ich sage in jüngster Zeit häufiger, wir Kanacken oder wir Knacks. Ich sage das an Stellen, wo ich früher Menschen mit Migrationshintergrund oder aus Einwandererfamilien verwendet hätte. Ich mag aber nicht länger so tun, als würde es ums Einwandern gehen. Was haben Kinder, die heute in der dritten Generation in Deutschland geboren sind, mit Migration zu tun? Am Ende des Tages geht es darum, zu welcher ethnischen Gruppe man gehört. Also fühlt sich Kanaken als Bezeichnung ehrlicher an als Migranten. Viele Menschen mit Kanaken-Hintergrund sind alarmiert, weil sie öfter als sonst Nachrichten über mutmaßlich rechtsextreme Anschläge und Netzwerke hören. Ich finde, in Anbetracht der bedrohlichen politischen Lage legen Millionen von Menschen viel Ruhe und Gelassenheit an den Tag. Sie machen es sich nicht bemerkbar, doch die Ruhe ist nur oberflächlich. Innerlich brodelt es bei vielen. Sie sind wütend. Ich bin wütend. Die Wut rührt nicht etwa daher, dass sich der braune Bodensatz inzwischen in allen Parlamenten wiederfindet und legitimiert fühlt. Der Zorn kommt vor allem wegen der Ignoranz der Mitte. Ich habe den Eindruck, Kanaken und die weiße politische Mitte, das sind zwei Welten, die gerade auseinanderdriften. Ein Beispiel. Nur wenige Wochen nach dem antisemitischen und rassistischen Terroranschlag in Halle war das große Thema an sämtlichen Medien, dass sich viele Deutsche in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen. Keine Ahnung, in welcher Parallelgesellschaft diese Opfer der Meinungsfreiheit leben. Aber spielt es denn gar keine Rolle, wie so eine Debatte bei Juden und anderen People of Color ankommt, die in den vergangenen Jahren beobachtet haben, dass man den Holocaust relativieren oder Menschen als Parasiten bezeichnen kann, ohne dass es Konsequenzen hat? Ohne dass es Konsequenzen hat, ja. Wir wissen ja alle diese vielen Leute, die den Holocaust relativieren, ohne dass es Konsequenzen hat. Ja. Das machen die ja andauernd so überall. Wer kennt sie nicht? Roger Hallam von Extinction Rebellion zum Beispiel. Ja, oder hier der Typ von der AfD, der sich jetzt zum irgendwie einen Vorstand da wählen lassen wollte und so. Viele moderate Weiße nehmen das mit dem völkischen Gelaber offenbar sportlich. Sie sehen den rassifizierenden Nationalismus im Parlament und in den Medien als schmuddelige Herausforderung, die zu einer Demokratie nun mal dazugehört. Im besten Fall sind sie empört. Menschen mit Rassismuserfahrung haben da einen ganz anderen Standpunkt. Sie erkennen darin einen Angriff auf ihre Person, ihre Familie, ihre Gruppe. Wir haben keine Lust, ergebnisoffene Debatten über unsere Daseinsberechtigung zu führen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Aber weil der Aufschrei nicht laut genug ist, merken viele nicht, wie sehr die Wut bei denen steigt, über die gesprochen wird. Dass immer mehr Menschen mit Kanackenhintergrund langsam die Schnauze voll haben. Vor kurzem schrieb zum Keine Beispiel Ahnung, der... klingt für mich irgendwie wie eine Drohung. Ich weiß auch nicht. Ja. Vor kurzem schrieb zum Beispiel der ARD-Journalist Richard C. Schneider einen Kommentar, in dem er erklärt, warum er als Jude nicht mehr in Deutschland leben will. Nicht wegen des rechtsterroristischen Anschlags von Halle, sondern wegen dem, was danach folgt. Wir Juden kennen das doch alle schon. Es geschieht etwas. Alle sind betroffen. Ein paar Menschenketten, bei denen sich alle wohlfühlen können. Alle versprechen, es werde nun wirklich was getan und dann geschieht wieder nichts. Schneider fragt, was muss also noch passieren, bis auch wir begreifen, es reicht. Ja, wie wär's mal mit was Konkreten? Was wollt ihr denn? Ja. Auch der Journalist Walid Nakshbandi schreibt dieses Jahr im Tagesspiegel einen Text, der es in sich hatte. Eine Art Aufruf zum Aufstand. Liebe Muslime, ich adressiere euch jetzt ganz direkt. Eure Tatenlosigkeit, eure Agonie, dieses apathische Verhalten machen alles nur noch schlimmer. Das, was auf deutschen Schulhöfen gilt, gilt im ganzen Leben. Wenn ihr euch keinen Respekt verschafft, dann bleibt ihr ewig die Verlierer. Ihr habt jetzt 60 Jahre lang versucht, von den Deutschen geliebt zu werden. Schluss mit der Anbiederei und dem Gehorsam. Unglaublich. Das schreibt nicht irgendein linksalternativer Aktivist. Nakshbandi ist Filmproduzent und Manager in der Holzbring Verlagsgruppe. Die Wut, die da aus dem Text zu lesen ist, findet sich nicht nur in einzelnen Gruppen wie Muslimen oder Juden. Wer will, kann sie auch bei Asiatisch-Deutschen, Kroatisch-Deutschen oder Afro-Deutschen nachlesen. Auch oder Deutsch-Deutschen. Wie die Grünen-Vizepräsidentin des Landtags in Schleswig-Holstein, Aminata Touré, äußern sich genervt. Oder die identitäre Bewegung äußert sich genervt. Ja, was soll denn der Scheiß? Die merken das echt nicht, ne? Wir haben das Wort Kanacken mit Stolz getragen. Ne? Wir haben uns schön auf den Bandbus hinten in den Dreck reingeschrieben, Ruhrpott Kanacken. Aber langsam wächst der Widerstand. Im Netz pöbeln unzählige Aktivisten selbstbewusst zurück. Aha, gibt es am Ende jemanden zu? Jetzt wird zurückgepöbelt. Zum Beispiel unter dem Pseudonym Migrantifa oder Quattromilf. Quattromilf, ja. Ja. In Erfurt haben postmigrantische Künstler das Kanakistan-Kollektiv gegründet und bringen ihr Unbehagen auf die Bühne. Das Maxim Gorki-Theater in Berlin hat im Oktober eine Konferenz mit dem programmatischen Titel Deheimatize Belonging ausgerichtet und über all das geredet. Aber das Max Gorki-Theater, da war auch eine Vertreterin bei der Kimberly Crenshaw. Gorki-Theater ist ein linker Haufen. Und jetzt das grande Finale, Crescendo, Furioso, Konferenzen und Kommentare. Das ist natürlich harmloser Protest. Deutschlands Minderheiten sind eben ziemlich brav. Noch nie sind sie auf die Barrikaden gegangen. Es gab keine nennenswerten gewalttätigen Ausschreitungen, von denen man manchmal aus den USA, Großbritannien oder Frankreich hört. Und das wollt ihr haben, oder was? Das ist Fortschritt, oder wie? Das Schlimmste, was der politischen Mitte in Deutschland passieren kann, ist vermutlich, dass sich auch die ethnisch Abgehängten eine eigene politische Heimat suchen. Es galt lange Zeit als ungeschriebenes Gesetz, dass die Migranten in Deutschland viel zu heterogen seien, um eine Partei zu gründen Das aber muss nicht ewig gelten, schrieb unlängst ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung, der das Brodeln in Kanakistan bemerkt hat. Unglaublich. Sag mal, Ferda, bist du eigentlich noch auf dem gleichen Planeten wie wir? Ich glaube nicht. Am Ende hast du mal was von der Amadeo-Antonio-Stiftung gelesen? Da steht drin, dass diese Wir-gegen-die-Scheiße der Anfang von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist. Ich mache mir wirklich Sorgen, Ferda. Du willst hier Leute aufeinander hetzen im Endeffekt. Das ist aber herum. Du blendest komplett aus, dass es einen Haufen Leute gibt, die hier hereingewandert sind und die hier gut leben und die hier integriert leben. Und was du nämlich machst, ist diese Abneigung, diese Parallelgesellschaftsscheiße, die gerade aus einer Richtung kommt, nämlich aus der muslimischen. Dieses Heruntergucken auf die anderen, das sind Ungläubige, die haben Hunde, die fressen Schweine. Das ist das, was die Integration verhindert. Und das wird nicht besser, wenn du jetzt versuchst, alle anderen Leute, die hier eingewandert sind, einzusammeln, um die auch hinter deine verhasste Kampagne zu stellen. Das wird ganz sicherlich nicht besser, weil irgendwann werden auch die freundlichsten Deutschen darüber nachdenken, wie lange sie sich das Geschrei und diese Schuldzuweisungen noch anhören wollen. Es ist wirklich, wirklich grausam. Ich zeig dir den Shahak Shapira von morgen. Heute riecht er sich über die Pomo-Bubble auf und morgen riecht er sich über euren Kram auf und ihn noch viele andere Leute, die im Moment noch eure Alliierten sind. Das ist wirklich... Ich habe noch keinen so beschissenen Text in der Spiegelkolumne gelesen. So einen hetzerischen... Und da wird über Don Alfonso diskutiert. Während die Tante hier den Bürgerkrieg herbeireden will. Oder zumindest eine Apartheid-Partei. Seid ihr bekloppt? Das ist alles eine Frage, wie man das verkontextualisiert. Ne? Habe ich gelesen die Woche. Und hier fehlt ein Bekenntnis. Deutschland muss antischwarzen Rassismus bekämpfen, sagt der SPDler Karamba Diaby. Am Donnerstag besuchen schwarze Aktivisten in den Bundestag. Oh. Ach ja, so ganz schwarz, ich kriege es ja schon mal ab oder so. Das ist ja, kann man nein, ja keine Frage. Oder so, ne? Ja. Schwarze Menschen in Deutschland sind eine sehr heterogene Gruppe. Viele leben seit Generationen in Deutschland. Trotzdem werden sie oft als Fremd- oder Migrantinnen markiert. Ja. Ja, well. Wow. Habt ihr mal versucht, als Preuße nach Bayern zu ziehen? Da bist du in der 5. Generation noch Ausländer. Und die Leute lassen dich das auch spüren und lachen über dich und zeigen mit dem Finger auf dich und sagen, Saupreis. Das ist, wenn ich hier in 3 Käfer weiterziehen würde, hätte ich auch eine Abneigung gegen den Ort, wo ich hergekommen bin, wahrscheinlich. Also das ist dieses Getue, dass man Leute als fremd erkennt. Wenn du schwarz bist, bist du in Deutschland nun mal eher fremd. Inzwischen ist es fast... alltäglich geworden, aber bis vor 4 Jahren oder so bist du halt dann in einer Minderheit. Das nennt man auch eine Minderheit. Und in keinem Land der Welt bist du, außer vielleicht Amerika, bist du Amerikaner, weil du dir irgendwie oder bist du halt ein Nationalbürger, weil du einen Pass hast oder so. Im echten Leben wirst du eine ganze Zeit lang erstmal der Zugewanderte bleiben. Das wird mir nicht anders gehen. In Japan, mein Traumauswanderungsland, da werde ich niemals auch nur in die Nähe kommen. Ich war in China in einem Museum und dann kam da ein alter Mann zu mir her und mich angestarrt und meinte, mein Gott, ist die Nase groß. Weißt du, ich keine Ahnung, aber ich habe das nicht als Rassismus empfunden. Ich habe halt nicht in die Landschaft gepasst. Meine Güte. Weißt du? Und ich meine, geh doch mal als Weißer nach Afrika. Was glaubst du, wie du dich da fühlst? Auch anders. Ich meine, ja, ist halt so. Ja, sicher, wir sind auch so angeguckt und so. Das ist scheiße, das ist ja auch von Taiwan. Da sind ganz viele kleine Menschen. Ich habe auch schon erzählt von meinen. Verhältnisse zum Mitteleuropäer sind ja alle ganz klein, da in Asien zum Beispiel. Ne? Da guckst du richtig raus oben. Wobei also, das mit dem Klein. Kleinsein auch lustig ist, dass ich in China war. Ich habe am ersten Tag einen Chinesen getroffen, der einen Kopf größer war wie ich. Und ich bin schon 1,90 und ich dachte mir so, Stereotype, fickt euch. Weißt du, weil einfach so, das war einfach zu dämlich. Ich bin da keine 6 Stunden und ich treffe einen, der halt wirklich einen Kopf größer ist wie ich. Der war bestimmt 2,20 2,10 oder so. Also war total schick. Aber der Rest war kleiner, oder? Ja, das stimmt. Ja, aber ein Freund von mir, der in Afrika oft war in seinem Leben, erzählt das auch genau so. Du wirst angesprochen, du wirst angefasst, dir wird hinterhergerufen, ne, im Zungu, also hallo Weißer, ja, also es ist einfach lächerlich. Unter dem Titel No Outsiders sollen britische Schüler lernen, geschlechtliche Vielfalt zu tolerieren, heißt es. In Städten demonstrieren deswegen muslimische Eltern gegen das Programm. Nun hat das Gericht den Eltern verboten, sich der Schule zu nähern. Und dementsprechend haben sie dann so eine Sperrzone vor der Schule aufgebaut oder eingerichtet, wo die dann nicht mehr demonstrieren dürfen. Ja, da sieht man mal, welche Blüten das dann treibt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das die eigentlichen Frauenhasser sind, so ungefähr, aber wenn es darum geht, Gender und so ein Zeug abzulehnen, dann sind natürlich die Muslime immer noch mal vorne, ne, ein bisschen. Ich sehe da eine Gefahr, wenn die Ferda-Partei durchkommt, dann könnten die eine Koalition mit der AfD eingehen, um den Gender-Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Oh Gott. Uah. Ja, hat Ungarn auch gesagt, uah, und hat dann gesagt, nee, bei diesem Tuntenball machen wir nicht mehr mit, so ungefähr. Dann haben halt ihre Teilnahme jetzt abgesagt beim europäischen Song Contest, wie es heißt. Ja, wollen nicht mehr mitmachen, jetzt erstmal. Das heißt, Grand Prix. Also, finde ich auch ein bisschen übertrieben, aber sollen die Leute ihren Spaß haben, ne? Ja, aber also, wer bisher nicht gemerkt hat, dass das irgendwie eine ziemlich queere Veranstaltung ist, ja, so ist vielleicht auch nicht besonders geistig rege oder so. The Guardian schreibt, eine Quelle aus dem ungarischen Rundfunksender MTVA führte die Absage auf Vorurteile gegenüber der LGBTQ-Szene zurück. Na gut. Ist ja im Prinzip dann auch so. Der Wettbewerb sei in den Augen der Regierung von führenden Medienchefs zu schwul. Offiziell gibt es keinen Grund, ja. Wir schicken ihn dafür die Village People, glaube ich. Ja. So, Singapur. Singapur, ja, neues Singapur. Gesetz wurde verabschiedet. Dass Fake News und Falschdarstellung als solche gekennzeichnet werden soll. Und nun ist natürlich ein großer Streit entfacht, was denn jetzt falsch ist und was nicht falsch ist. Und ja, das gibt Grund zu Streit und die Opposition ist nicht glücklich und Singapur ist nicht glücklich und alle streiten sich darum, was die Wahrheit ist. Ja, ich meine, das Phänomen haben wir ja hier auch, dass bei bestimmten Suchergebnissen bei YouTube oder anderen halt bei bestimmten Themen auf Wikipedia hin verwiesen wird oder so, oder dass darauf hingewiesen wird, dass es ein staatlicher Medienkonzern ist oder so, das schlägt ja auch schon in diese Richtung, aber das ist ja schon ein bisschen expliziter. Ja, ja, kommen wir zu Hongkong. In Hongkong hat es trotz des ganzen Chaoses, was da gerade stattfindet, mit Demonstrationen Wahlen gegeben. Und die Wahlen sind signifikant deswegen, weil erstmalig über 4 Millionen Leute an der Wahl teilgenommen haben. Das ist eine Rekordteilnahmequote. Man muss natürlich sagen, diese ganzen Wahlen für diesen Hongkong Council, das ist alles so ein Feigenblatt, weil die chinesische Zentralregierung im Endeffekt macht, was sie will. Das hat sie ja gezeigt. Das sieht man jetzt auch daran, dass beispielsweise, ich sage einfach mal, 452 Sitze waren zu vergeben. Davon sind 347 an die pro-demokratische Partei gegangen. Und deswegen wird auf dem chinesischen Festland über die Wahl und über die Wahlergebnisse insbesondere nicht berichtet und die üblichen Zensurmaßnahmen greifen. Die Administratorin, die Carrie Lam von der chinesischen Zentralregierung, ist weiterhin im Amt. Obwohl, ja, ich meine, wie die Mehrheitsverhältnisse sind, 347 von 452, ziemliche Mehrheit. Und 17 von den 18 Regierungs-Council-Stellen sind auch von der Pro-Demokratie-Partei besetzt. Was diese Partei jetzt für einen Charakter hat, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist sie sehr gegen die chinesische Zentralregierung eingestellt und man kann jetzt nicht sagen, dass es eine Unabhängigkeitsbewegungspartei ist, wenn die in diese Richtung sich äußern würden, würden sie verboten werden. Aber sie sind halt die stärkste politische Kraft, die der Zentralregierung zumindest nicht in allen Sachen zustimmt. Aber echte Macht haben sie nicht. Nochmal, die Carrie Lam ist weiterhin im Amt. Trotz all der Kontroversen seit Monaten und obwohl sie keinerlei Mehrheit in diesem feigen Parlament hinter sich hat. Und ja, so viel zu Hongkong. Und dazu kommt es ja auch noch, man muss dazu sagen, dass sehr viele politische Akteure Hongkong verlassen haben in den letzten Monaten, weil sie halt sonst festgenommen worden wären von der Zentralregierung, auch auf Hongkonger Territorium. Anlass der ganzen Proteste war ja, dass Leute ausgeliefert werden sollten von Hongkong nach Festland China. Und allerdings haben die Leute in Hongkong dann auch festgenommen und daraufhin hat es halt einen Exodus gegeben. Auch viele chinesische Unternehmer haben das Land verlassen. Also festlandchinesische Unternehmer, die sich in Hongkong aufgehalten haben. Es ist sehr viel Vermögen beschlagnahmt worden. Also generell geht der Trend weiterhin, dass China sich nicht wirklich an die Abmachung hält, die Hongkonger Unabhängigkeit zumindest noch bis zum Ablauf des Datums aufrechtzuerhalten. Tja. Sigmar Gabriel, was ist so schlimm an der Idee eines gesellschaftlichen Pflichtjahres? 70 Jahre in Klammern oder mehr, tut die Gesellschaft was für uns? Warum nicht ein Jahr etwas für die Gesellschaft tun? Jeder sucht sich was aus. Von Bundeswehr bis Hausaufgabenhilfe. Demokratie lebt von Rechten und Pflichten. Wisst ihr Bescheid? Wir sind ja alle nur Zecken bei der Gesellschaft und wir sollten auch mal was tun. Die Zivis fehlen an allen Ecken, ne? Im Pflegeheim und so. Ja, keine Ahnung. Habe ich nicht das Gefühl. Ja, eine gewisse Sympathie hege ich ja für das Ganze, weil ich glaube, dass das halt vielleicht auch Leute mit dem Leben konfrontieren würde. Also mal raus aus Hotel Mutti und Uni und Schule und mal rein in was, wo man vielleicht mal was Echtes erlebt. Das geht ja vielen Kids heute ab, aber auf der anderen Seite ja, weiß ich doch, wie sehr ich unter den 18 Monaten gelitten habe, die ich nicht machen durfte, was ich wollte und wie mich das abgefuckt hat. Deswegen. Ja, und außerdem, es gibt ja immer noch diverse freiwillige soziale Jahrgeschichten. Ja, aber da gehen halt auch die Leute nicht hin, die den Kontakt mit der Realität nötig hätten. Das weiß ich nicht. Ja, oder wenige davon. Guck mal, wenn du alles hast und deine Eltern dir eine Wohnung in der Unistadt sponsern, warum solltest du freiwilliges soziales Jahr machen? Ja, wenn man und das ich hat. Meine, es ist klar, Ursache dieser ganzen Sache ist die Pflegesituation, weil da einfach an und im medizinischen Sektor an allen Ecken und Enden Arbeit liegen bleibt, die qualifiziertes Personal machen muss. Ja, also nicht solche Leute, weil die sind kein qualifiziertes Personal. Nicht bezahlt wird, weil da eingespart wurde. Und früher hatten wir die Zivildienstleistenden. Die waren auch kein qualifiziertes Personal. Also ja, die waren unqualifiziert, aber die konnten halt die Tätigkeiten übernehmen. Jetzt müssen halt Leute irgendwelche Tätigkeiten machen, die auch unqualifizierte Leute machen könnten, weil die nicht mehr eingestellt werden. Das ist eins sehr, sehr großen Probleme, was ich sehe. Und ja, die haben sich das Problem selber eingebrockt. Die haben meiner Meinung nach haben die den Zivildienst nur abgeschafft, damit die das Gesundheitswesen besser privatisieren konnten. Das ist ihnen jetzt auf die Füße gefallen. Ja. Und die Wehrdienst ist ja auch nicht abgeschafft worden, sondern nur ausgesetzt, ne? Was war denn die eigentliche Begründung dafür, die angegeben wurde? Was ist das noch? Zum Abschaffen müsste man ja auch das Grundgesetz ändern. Ja, die Begründung war, dass das schon jahrelang ungerecht war und dann haben sie irgendwann nochmal so einen Schub gemacht, dass sie dann nochmal alle geholt haben, weil das Verfassungsgericht da, glaube ich, irgendwie gemeint hat, dass das dann halt sein muss, wegen der Wehrgerechtigkeit. Und dann, ja, haben sie sich halt gedacht, dass es sich nicht lohnt und dann haben sie es bleiben lassen. Weil das war ja auch ein Riesenapparat, der damit zu tun hatte, den sie dann halt ja nicht mehr gebraucht haben, diese ganzen Kreiswehrersatzämter und Kram irgendwie. Und außerdem, was man auch nicht vergessen darf, mit der Wehrpflicht ist ja auch noch diese Pflicht für Reservistenübungen eigentlich einbegriffen. Also theoretisch können sie sich ja dann auch noch anziehen für irgendwelche Reservistenübungen. Ich weiß ja nicht, wie die Quoten da waren, aber ich glaube, dass doch ziemlich viele Leute Zivildienst gemacht haben. Und von daher natürlich in den Pflegeeinrichtungen da empfehlen. Ja, das halte ich aber für ein Gerücht, dass das so ist. Weil, ja. Also da sagt ja jetzt auch niemand. Also sonst ja, weiß ich nicht, warum die das nicht einfach dann so jetzt auch als Argument bringen. Weil also alle Leute, die ich kenne aus dem Pflegebereich, von denen habe ich das noch nie gehört, dass uns hier irgendwelche Leute fehlen, die hier irgendwie irgendwas machen müssen, so per Pflicht oder so. Habe ich noch nie gehört. Und dieses freiwillige soziale Jahr ist bei vielen Leuten halt auch ein Einstieg dann in den Beruf dann später. Das war meine Schwester zum Beispiel auch so. Ich kann mich daran erinnern, dass die Pflegeeinrichtungen schon sozusagen im Vorfeld gejammert haben, dass ihnen die Zivildienstlassenen fehlen werden. Weiß es nicht genau. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass ich höre das immer wieder, dass sie unter Personalnot leiden. Naja, also, zu einem gewissen Grad wird das schon stimmen, sagen wir mal so. Ja. Ganz eruiert ist es damit nicht. Cem Özdemir hat den türkischen Außenminister bestimmt mega beeindruckt. Wann war eigentlich der Zeitpunkt, als deutsche Außenpolitik den Anspruch aufgegeben hat, von irgendjemanden in Moskau, Ankara oder Washington ernst genommen zu werden? Daraufhin, dass Heiko Maas... Das war schon den Maas eingestellt haben, glaube ich auch. Ich meine, der Maas an sich, ich keine Ahnung, ich mag den Mann einfach nicht und ich halte ihn auch nicht für kompetent. Also ich keine Ahnung. Mein Glaube an die Demokratie wird auf eine harte Probe mit Heiko Maas gestellt, sagen wir es so. Und in Cem bin ich jetzt eigentlich auch nicht so der Fan, aber er hat mal was Gutes gesagt und dann dachte ich mir, komm, reiche ich mal den Cem ein. Die Jusos hatten auch mal wieder so eine Versammlung auf Bundesebene und haben da ein Sozialismus Komplettpaket beschlossen, sage ich mal. Mit wesentlichen Produktionsmitteln sollen vergesellschaftet werden, darunter Grund und Boden, große Fabriken und deren Maschinen, sämtliche der Daseinsvorsorge dienende Strukturen, große Logistikstandorte, Banken sowie Kapitalvermögen, die eine festgesetzte Grenze überschreiten. Ja, dann sollte der Verfassungsschutz aktiv werden und die überwachen, ja. Weil das wird die gesellschaftliche Ordnung ruinieren und zu Hungersnot führen und zu Massengewalt gegenüber der Bevölkerung, wenn das umgesetzt wird, so wie es da steht. Also, aber Demokratie zumindest von DDR 2.0, ey. So. Also, ich keine Ahnung, war zumindest in der Geschichte immer so. Und ich habe starke Helikoptergeräusche in meinem Hinterkopf hören. Also. Die Grüne Jugend beschwert sich darüber, dass man einen von ihren Leuten hier irgendwie bei Twitter kurzzeitig pausiert hat und das ist ein Eingriff in unsere politische Arbeit, sagt die Grüne Jugend. Das anlasslose Sperren politischer Accounts muss sofort ein Ende haben. Also Maß. Könnte die Grüne Jugend bei Gelegenheit daran erinnern, wenn sie dann irgendwie mal wieder fordern, dass irgendwer böse war. Was der hier geschrieben hat ist, hey Polizei Hannover, Fall ihr noch nicht genau wisst, wie ihr euch beim heutigen NPD-Aufmarsch, also das war das Ding vor einer Woche, in Hannover verhalten sollt, hier ein kleines Tutorial und dann irgendwas verlinkt. Aber auf jeden Fall halt, ja, Gewalt oder so. Und die AfD hatte hier so ein Aussteigerportal für Journalisten, irgendwie, keine Ahnung, ob das Satire sein sollte oder ernst gemeint war. Es klingt wie Satire, aber nachdem, was der Herr Bistron hier gesagt hat, war es wohl ernst gemeint. Und das hatten sie gehostet bei Jimdo, das ist wohl schon so ein Zusammenklick-Ding für Internetseiten. Und die haben das jetzt gelöscht und gesagt, gegen unsere Richtlinien und unsere Werte verstößt das. Das Journalisten-Meldeportal und zum antidemokratischen Handeln würde das aufrufen. Ja, der hat auch schon mal berichtet. Ich hatte das so verstanden, dass es so eine Art von Gegenprotest, also Gegenaktion war für diese ganzen Meldeportale der anderen Seite oder als so ein Whistleblower-Portal. Als Satire hatte ich das nicht verstanden. Also es war schon ernst gemeint, aber... Ja, wird das als Aussteiger-Plattform irgendwie bezeichnen? Ja, man sollte, wenn man in Nachrichtenmedien arbeitet und einem fällt auf, dass da irgendwas vertuscht wird oder so, dann sollte man das auf dieser Plattform melden können. So hatte ich es verstanden. Aber vielleicht naja, das wäre auf jeden Fall nicht vernünftig passiert auf so einem Jimdo-Ding. Ne? Also nicht umsonst. Ja, Jimdo, ich meine, wenn man seine Webseite auf Jimdo hostet, dann meint man es, kann man, ja, es ist schon sehr seltsam. Ja, also auf jeden Fall für Quellenschutz oder so ist Jimdo jedenfalls nicht die richtige Adresse. Also, da gibt's dann nimmt man lieber Wix. nee, also es gibt ja von diversen Verlagen so Zugangspunkte über Tor, wo ihr halt sicher sein könnt, dass ihr da wirklich mit dem Server von dem Verlag da euch unterhaltet und nicht irgendwie mit einem von der NSA oder so. Und dass das auch anständig verschlüsselt ist und nicht zurückverfolgbar. Bauernproteste in Berlin und in anderen Städten Deutschlands diese Woche. Da haben dann mal Leute gezeigt, wie das ist, wenn man einen Traktor hat und nicht einen Schulranzen dabei. Das ist vielleicht mal ein bisschen imposanter. Und natürlich ist es rechts. War ja auch klar eigentlich. Alles, was sich nicht rein linientreu engagiert, ist rechts. Und wir wissen alle, Landwirtschaft, die sind die allerschlimmsten. Hier wird also in dem Artikel durchgerechnet, wie viel CO2-Belastung durch die Landwirtschaft eigentlich wirklich produziert wird. Und die bösen Landwirte sagen ja immer, ja, aber wir haben ja Pflanzen und die erzeugen ja Sauerstoff und binden ja CO2, aber die Pflanzen werden ja gegessen. Ne? Und dann kommt das CO2 wieder raus. Und was lernen wir daraus? Niemals Pflanzen essen, immer nur Fleisch. Ja. Ja. Also Stein des ganzen Anstoßes sind ja zwei Sachen. Einerseits das, was auch in den Niederlanden eine sehr hohe Rolle gespielt hat. Diese Überdüngung, also die Anzahl von den Nitraten im Boden, dass das nicht einen gewissen Grenzwert überschreiten darf. Ich hatte ja darauf schon gesagt, in Deutschland haben wir genau das gleiche Problem, aber wir reizen diesen Grenzwert aus, dass wir bis auf 130% des Maximums immer gehen. Und das soll jetzt halt auch von der Bundesregierung gestrichen werden. Und um nochmal auf Holland zu verweisen, das hatte ja da zur Konsequenz, dass keine neuen Agrarflächen erschlossen werden durften, keine Neuanpflanzungen gemacht werden durften und gewisse Bauprojekte nicht stattfinden konnten. Ja, das hat da schon Folgen hinterlassen. Und hier in Deutschland ist es so, dass man halt seit 3 Jahren immer diese 130%-Grenze statt der 100%-Grenze einführt. Und Angela Merkel hat jetzt angekündigt, nein, wir wollen ab nächsten Jahr halt auch uns an diese Richtwerte halten, die wir uns selbst gesetzt haben. Und zum Zweiten sollen sehr große Teile des EU-Agrarfonds, was da ausgeschüttet wird, an die Landwirte nicht mehr nach Anbaufläche vergeben werden, sondern zu einem Großteil Anbaufläche unter Einbeziehung von gewissen Umweltauflagen. Ob diese Umweltauflagen eingehalten werden. Und zuständig für diese Umweltauflagen sind nicht die Bundesumweltbehörden, sondern die Behörden vor Ort. Und da hat es in den letzten Jahren sehr viele Fälle gegeben, wo die Behörden vor Ort, also die Umweltbehörden vor Ort, regional auf Landesebene oder Kreisebene, extrem Bauern mit Auflagen, die überzogen waren und die ein paar Jahre später zurückgenommen werden mussten, versehen haben und denen wirklich wirtschaftlichen Schaden zugefügt haben. Und das sind im Endeffekt die drei Gründe, warum die Bauern wirklich demonstrieren. Nur, dass es mal gesagt wurde. Halt, kleine Leute vor Ort legen den Stein in den Weg. Das soll auch wirklich gefixt werden. Das wurde in so einer CDU-Arbeitsgruppe beschlossen, dass die regionalen Ämter weniger Befugnisse bekommen. Das ist schon mal gut. Aber wie gesagt, das Nitrat im Boden, die CO2-Auflagen und halt die Änderungen, dass es nicht mehr nach Anbaufläche, sondern nach Einhaltung von Umweltauflagen bezahlt wird aus dem EU-Topf. Ich finde, das sind berechtigte Gründe, dagegen zu protestieren. Was ich noch anfügen will, ist, dass die Taz halt nicht umhinkommt, im letzten Absatz dann nochmal zu erklären, dass einer der Mitorganisatoren irgendwann auf seinem privaten Facebook mal geschrieben hat, dass er es nicht gut findet, dass die muslimischen Leute hierher kommen, wo sie doch in ihrem Heimatland auch Christen verfolgen. Und allein das lässt uns ja schon erkennen, dass dieser ganze Bauernprotest eigentlich nur wieder eine eine Sockenpuppe der AfD ist, die irgendwie uns, was auch immer sich die Taz bei solchen Zusammenhängen denkt. Und hier mal wieder war ich positiv überrascht. Das ist mal keine Einsendung von Chris hier, sondern von mir. Hier freundliche Worte geäußert. Die hätten Sie einmal gestern den Landwirten entgegenbringen sollen. Ja, das ist ein ernsthaftes Thema. Ich habe nämlich das Gefühl, ja, ich habe wirklich, also weil hier so manche so aufstöhnen, das ist irgendwie ein bisschen, müssen wir aufpassen, eine Deformation professionell, um nicht zu sagen eine Berufskrankheit hier im Deutschen Bundestag. Hier sprechen nämlich ganz viele über die Lebenswirklichkeit von Menschen, die sie in Wahrheit gar nicht kennen. Das ist ein ganz großes Problem. Nee. Ja. Ach was. Ja. Ganz viele tun das. Ich finde es bemerkenswert, dass ein Kollege der... Ich finde es bemerkenswert, ich meinte die Grünen, aber ein Kollege der Union fühlt sich angesprochen. So, ist doch ein Problem, Frau Bundeskanzlerin. Wie da gesprochen wird, die brauchen keine Worte. Die haben das Gefühl, dass hier im Parlament über sie, über die berufliche Existenz entschieden wird, aus irgendeiner, wie soll ich sagen, moralischen Motivation heraus, ohne die tatsächliche berufliche Praxis und die wissenschaftliche Evidenz zu kennen. Und das macht die Leute wütend. Die haben das Gefühl, dass hier Stimmungen entscheiden und nicht Fakten. Und viele Menschen haben das Gefühl, vom Dieselfahrer bis hin zum Landwirt, dass hier im Deutschen Bundestag den Menschen der Respekt versagt wird vor der Art, wie sie leben und wie sie wirtschaften. Und das ist ein Grundproblem, Frau Bundeskanzlerin, der Politik der vergangenen Jahre. Das ist ein Grundproblem der Politik der vergangenen Jahre. Bleibt mir nichts weiter als zu klatschen eigentlich. Und das gilt natürlich nicht nur für Landwirte, das hat er ja selber gesagt, dass das für viele Gruppen in der Gesellschaft gilt, dass die sich verarscht vorkommen, auf Deutsch gesagt. Er hätte im Nebensatz noch einfließen lassen können, dass er selber davon auch betroffen ist. Dann hätte es ein bisschen weniger arrogant geklungen, aber ja, sonst stimme ich auch zu. Jetzt erobert die Anti-Fridays for Future-Bewegung die Straßen. Ja, das will ich mal sehen. Schön geframed schon mal, auf jeden Fall. Julia Löhr, Berlin. Nee, Framing ist eine rechte Verschwörungstheorie. Framing gibt es gar nicht. Ach so. Frame tun nur Rechte. Linke, die verkünden die Wahrheit und Rechte, die tun Framen oder die Mitte oder alles, was nicht links ist. Oder nicht Journalist. Von wem war der Artikel? Ich weiß nicht, von mir glaube ich nicht, aber... Ich denke, vielleicht war es einer, den ich eingereicht hatte, aber ich glaube, ich habe schon alles dazu gesagt. Ich hatte ja die Gründe benannt und ja, dann findest du mal eine Quelle. Ist das der Taz-Artikel vielleicht? Dann war er tatsächlich von mir. Ja, die Klimabewegung in Amerika, die fährt auf jeden Fall mit dicken, rauchenden Auspuffrohren rum. Ne? Das macht mich nur extra. Kennst du das nicht? Dass sie extra Qualm produzieren in ihren Autos, um zu protestieren gegen den Klimawandel-Scheiß. Ja. Ja. Ja, dass so viele Leute gemacht haben, das ist aber wirklich ein Gag. Naja, aber du hast ja auch wieder die Bilder von den Leuten da in der Lausitz gesehen, die mit Bengalos da rumgelaufen sind gegen Kohle. Also, das ist auch sowas, wo ich dann einfach kein Verständnis für habe. Na, okay, ja, das, der Artikel ist tatsächlich von mir. Die Version, die ich hatte, hatte eine andere Headline, nicht Anti-Fridays for Future, aber im Archiv ist es so. Okay, interessant. Ja, also in dem Artikel wird das alles nochmal einigermaßen neutral dargestellt und es wird nochmal darauf eingegangen, was jetzt erfolgt. Und zwar soll am Montag eine Kommission sich zusammentreffen zwischen Vertretern der Bundesregierung und des Bundesbauernverbands und Vertreter der Umweltverbände sind explizit von diesem Treffen ausgeladen. Es ist... Das ist das Einzige, was da noch erwähnenswert ist. Es ist ein bisschen seltsam, aber es gibt ja diese Problematik, dass auf regionaler Ebene die Umweltbehörden, wo die Umweltverbände immer sehr eng mit zusammenarbeiten, besonders streng und in der Vergangenheit halt auch rechtswidrig gehandelt haben. Und deswegen sind die jetzt, um da einen Kompromiss zu finden, nicht zu den Gesprächen eingeladen worden. Ob das jetzt ein Signal ist oder ein Affront oder wie das zu verstehen ist, weiß ich nicht. Das sind sowieso Gespräche, wo nichts gesagt wird, außer, ja, wir müssen uns den neuen Zeiten stellen und die Landwirtschaft muss modern werden und Landwirtschaft 4.0 und solche Sachen. Eine wirkliche Lösung ist da nicht in Sicht, vor allem, weil ja da auch auf EU-Ebene was passieren muss. Nicht nur auf Bundesebene. Klimanotstand. Ja, EU-Ebene. Da hat ja die EU den Klimanotstand ausgerufen. Jetzt neuerdings. Und dann haben die Leute direkt gesagt, oh, das ist ja wie bei Adolf mit dem Ermächtigungsgesetz oder Notstandsgesetz. Das ist das, glaube ich, Notverordnung, genau. Und der Herr Gensing erklärt uns mal wieder, warum das irgendwie nicht, warum das keine Parallele wäre. Und zwar, ja, sagt er eben, dass das keine Wirkung hätte und so weiter. Und damals wäre das politisch eben wirksam gewesen und rechtlich auch, rechtlich in also korrekt gewesen sozusagen damals. Ja, aber ich weiß, also die hätten das dann eben vielleicht auch anders durchgezogen. Und ich meine, wenn das rechtlich in Ordnung ist, und das ist ja jetzt auch hier rechtlich in Ordnung, ich finde diese Bezeichnung Notstand schon ziemlich, ja, ziemlich komisch. Also ich finde das auch ein bisschen bedrohlich, weil aus diesem Notstand kann ja ruckzuck irgendwie dann abgeleitet werden, wir müssen jetzt aus dem Notstand irgendwie was anderes machen oder so. Gensing behauptet, das geht nicht, wegen der Gesetze und so weiter, aber da haben wir ja auch schon häufig genug gesehen, wie dann eben Gesetze einfach umgangen wurden oder so. Ne? Mit mir wird es keine Maul geben. Zum Beispiel. Was sind denn die konkreten Punkte, wo er das debunkt? Ich kann nämlich direkt ein Beispiel geben, wie sowas auf jeden Fall, auch wenn es nicht in Gesetzen ja, im Prinzip macht, nur hauptsächlich durch die, missbraucht werden kann. Wegen dieser Wirkung. Die regionalen Umweltbehörden angesprochen. Die haben halt teilweise irgendwelche Bauern mit Auflagen versehen und sich dann aufs Pariser Klimaschutzabkommen oder irgendwelche anderen Sachen berufen, wo halt gewisse Grenzwerte vorgeschrieben sind. Nur sind die ja, ist das nicht bindend für die Leute. Ja, aber wenn wenn die Umweltbehörde dir sagt, hier, du machst das jetzt, dann musst du das machen und dann musst du erstmal dagegen klagen und dann hat sich oftmals herausgestellt, so ja, es ist ja schön, dass ihr damit argumentiert, nur wir haben ja das Bundesgesetz und wir haben ja da noch, wir halten uns nicht hundertprozentig daran und so weiter und so fort. So kann das auch missbraucht werden, auch wenn es nicht in Gesetze gegossen wird. Da möchte ich nur dran denken, ja. Und wenn jetzt ja, richtig, es ging vor allen Dingen darum. Ja, wir haben ja die Klimanotverordnung der EU und deswegen darfst du jetzt nur noch die Hälfte produzieren, selbst wenn das in Deutschland noch gar nicht als Gesetz festgeschrieben ist. Oder ist da ja, es geht darum, den Druck auszuüben auf Gesetzesvorhaben, ganz genau. Ja. Und ja. Aber das war nur noch mal das Beispiel, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr großes, massives Problem, was die Bauern beklagen, aber was sehr selten in Nachrichtenartikeln genannt wird. Darum erwähne ich das so oft. Verzeihung. Hier haben wir aus der Augsburger Allgemeinen einen Artikel von 2015, in dem ein Meteorologe den Klimaschutz in Abrede stellt. Der ist irgendwie viral gegangen und ich dachte mir, wir packen den mal mit rein in die Quellen. Ich habe das gelesen, er stellt den menschlichen Einfluss da so ein bisschen in Frage. Ne? Also zumindest, dass man das nachweisen könnte, groß. Ja. Ich habe bisher alle Bücher, also ich versuche mich über die physikalischen Ereignisse zu informieren, aber ich hatte das Pech, dass ich mir 10 Bücher über den Klimawandel gekauft habe und die waren alle nur soziologisch. Also die haben halt den Grundkonsens von der Wissenschaft genommen und dann daraus dann Forderungen gestrickt. Aber den richtigen, also den wissenschaftlichen Hintergrund, den geophysikalischen, da bin ich bisher noch nicht so klug. Also ja, was das ich bei diesem Artikel ganz interessant fand, weil ich habe da jetzt auch mal gelesen gehabt, ist dieses Aspekt, dass er halt sagt, dass die Temperaturmessung früher ungenauer war als heute mit den technischen Möglichkeiten. Das hatte ich auf jeden Fall so noch nicht gehört. Aber abgesehen davon gibt es ja auch noch andere Indikatoren als nur diesen Temperaturanstieg, zum Beispiel mit dem Säuregehalt von den Meeren und solche Dinge. Ja. Also weiß ich nicht, ob das dann so ausreicht, den Punkt aus, dann weiß ich auch nicht, was der sich jetzt anguckt, ob der sich jetzt nur Temperaturen, das ging hier daraus nicht hervor, ob der sich jetzt auch auf der ganzen Welt irgendwie Temperaturen anguckt. Also oder ist richtig, auf den eigentlichen Effekt ist er nicht eingegangen, also diese spektrale Erwärmung der Atmosphäre, eben durch Licht oder so, das hat er gar nicht so richtig berücksichtigt, das wäre so. Ja, auf jeden Fall hatte ich das halt noch nicht, das wäre halt ganz interessant, mal zu wissen, was da dahinter steckt, ob da überhaupt was dahinter steckt mit diesen Messmethoden, das kann natürlich gut sein. Also, diese ganzen Kriterien, diese kann man alle sehr hinterfragen, Aber meine Kritik setzt nicht so sehr an den wissenschaftlichen Methoden an, sondern an den konkreten Vorhaben und Strukturen, die geschaffen werden, um in Anführungszeichen dem entgegenzuwirken. Wenn man sich die anguckt, sieht man, dass sie nicht funktionieren, dass sie nicht das tun, was gesagt wird, was sie tun. Und deswegen wird das Thema auf jeden Fall ausgenutzt, missbraucht für Geldmacherei und andere Sachen. Und da müsste man mehr kritisieren und sich nicht so an der wissenschaftlichen Diskussion aufhalten, finde ich. Ja, es ist schwierig, ne? Rein technisch gesehen. Wichtig, dass die Sachen, die beschlossen werden, nicht funktionieren und Korruption fördern und andere Sachen machen. Das sieht man ja. Und damit Wissenschaft zu argumentieren, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun, finde ich. Deswegen ja, und nur Elektroautos bringen einen ja nie nach vorne. So gesehen ist das ja richtig. Ne? Also man muss ja mehr machen. In der Beziehung muss natürlich auch gesprochen werden, sozusagen. Dass man eben, ja, hast ja recht, dass dann die Maßnahmen eben geprüft werden, auch was man da vorhat. Dass nicht irgendwie Blödsinn ist mit CO2-Steuer oder so zum Beispiel. Ne? Und da haben wir hier auch von Erzähl mir nichts einen schönen Comic. Du wirst schon sehen, was du davon hast, wenn du keine Kompromisse machst. Was ich zwar ganz nett finde, wo ich aber auch sagen muss, ja, eine Demokratie lebt halt vom Kompromiss, der einen immer unglücklich macht, aber das ist aber halt. Aber die Demokratie. Welt geht unter, Ebel. Hör doch mal, was der Typ von Extinction Rebellion sagt. Demokratie ist dann doof. Ja. Die Welt untergeht. Weil das ist ja der Grund, warum Politik so verpönt ist im Westen, weil halt es immer ein Kompromiss ist, von dem du nicht das bekommst, was du dir vorstellst oder nur 5% oder 35%. Ja, aber die SPD hat sich jetzt zu ein Viertel der Mitglieder entschieden, dass sie jetzt die Leute haben wollen, die jetzt nochmal den ganzen Koalitionsvertrag nachverhandeln wollen, damit sie auch ja alle ihre Punkte bekommen, ja. Weil die haben ja bis dahin nicht genug bekommen, weil mit der CDU, die sind ja so harte Verhandlungspartner, die würden ja nie was aufgeben, nur zum eigenen Machterhalt. Das ist bei denen total verpönt. So, ne? Und deswegen muss man dann nochmal die reine Lehre fordern. So. Auf jeden Fall sehe ich bei Extinction Rebellion und bei dieser Notverordnung jetzt, bei dem Klimanotstand, schon so gewissermaßen eine Parallele, dass das eben Methoden sind, um ja an der eigentlichen Politik so ein bisschen vorbei zu lavieren und zu agieren und irgendwas zu erreichen halt. Das ist dann eben nicht mehr wirklich demokratisch, ne, finde ich. Im Bundesrat hat auf jeden Fall die beteiligte Elite da das Klimapaket so ein bisschen zurückgepfiffen. Sie wollen das auf jeden Fall nochmal nachverhandeln, haben das in irgendwelche Gremien da gegeben, dass das nochmal nachverhandelt wird. Unter anderem der Kretschmann hat sich da beschwert, dass das so nicht geht mit der Belastung, glaube ich, wegen der Pendler war das. Aber er hätte vorhin auch gesagt, dass irgendwie die CO2-Geschichte, dass das zu billig wäre, die 10 Euro, glaube ich, hatten sie festgelegt. Ja. Das ist also noch nicht ganz so durch, wie sie das so dachten. So. Das geht noch ein bisschen hin und her. Ja. Stand der Dinge. Also es ist sozusagen, dass der Bundestag mal wieder einiges an ja, Kostenverantwortung auf die Länder abgewälzt hat und den Ländern lassen sich das im Bundesrat eben nicht immer gefallen. Kommen wir nun zu Tropic of Chaos, Climate Change in the New Geography of Violence. Das Buch nimmt verschiedene Bereiche der Erde, die halt noch nicht so gut entwickelt sind und die Instabilität haben, ins Auge und zeichnet halt ein Bild davon, dass wenn der Klimawandel, so wie er jetzt prognostiziert ist, wenn er eintritt, dass er halt in bestimmten Regionen Abwärtsspiralen, also gesellschaftliche Abwärtsspiralen triggern könnte und dass sozusagen die Sicherheitslage massiv sich verschlechtern wird, wenn die Erwärmung, so wie sie jetzt projiziert ist, eintritt und dass das eben auch für Militärstrategen und in der Geopolitik ziemlich wichtig ist. Was ich bei dem Buch allerdings sehr schade fand, ist, man hat verschiedene Instabilitäten halt aufgezeigt, also geopolitische, die auch gut aufbearbeitet waren. Und aber irgendwie ist man am Schluss nochmal in ein Kapitel auf Trump-Bashing eingegangen, wo ich nicht so ganz verstanden habe, also was das überhaupt in dem Buch zu suchen hat. Nicht, dass man Trump nicht auch ein bisschen bashen kann, meine Güte, mach halt, aber irgendwie in dem Buch, so das letzte Kapitel, hatte ich so das Gefühl, dass der Lektor irgendwie geschrieben hat, so ja, jetzt mach mal noch was mit Trump, der ist aktuell und so, mach da mal. Und also bis aufs letzte Kapitel ein gutes Buch. Also Und ein bisschen arg links angehaucht, aber ich kann ja auch mal Bücher vorstellen, die ein bisschen einen linken Einschlag haben. Ja. Ich gerne nicht, dass wir noch einen Ruf kriegen. Ja, der 8, den haben wir doch eh schon. Vom Left to See. Ich bin Schnittchen essen gegangen. Unterscheidet sich das Buch signifikant von der von dem Water Wars Narrativ? Ja, ja, tatsächlich. Also, und zwar inwiefern? Man hat sozusagen, man zeigt soziologische Strukturen in den Gebieten auf. Water Wars sind zwar auch ein Teil von dem Narrativ von dem Buch, aber man geht speziell auf die 3,5% Regel ein, dass du 3,5% der Bevölkerung brauchst, um einen Staat zu destabilisieren, und dass in vielen Ländern, die auf dem Gürtel liegen, der im Buch gezeichnet wird, in dem es halt besonders warm wird, dass sozusagen das in diesen Bereichen genug ist, um eine Abwärtsspirale von Fanatikern und von Aufständlern zu bekommen. Und der Teil von dem Buch ist sehr, sehr gut recherchiert. Und die Water Wars, die werden nur am Rande sozusagen mit ins Narrativ aufgenommen. Okay. Water Wars sind Krieg um Trinkwasser oder was? Genau, Wasserquellen, Wasserquellen. Das ist der Film mit Kevin Costner. Ja. Ja, das ist das Gegenteil. Das kostet nichts. Ja, achso, ja, zu dem einen Artikel nur ganz kurz, kann man sich auch nochmal anschauen. Ganz konkret geht es darum, dass eine kriminelle Vereinigung in Brasilien hochgenommen wurde von der Polizei. Die haben sich als NGOs getarnt, haben international Spenden eingetrieben, unter anderem halt auch von verschiedenen sehr bekannten Leuten. Darum ist da auch überhaupt nur darüber berichtet worden. Was die im Endeffekt gemacht haben, ist, haben gesagt, die würden eine Feuerwehr gründen und würden halt helfen, die Waldbrände zu bekämpfen. Aber was sie tatsächlich gemacht haben, ist, sie haben die Brände gelegt und inszeniert und dann fotografiert und diese Fotos dann an WWF und andere Leute verkauft. So, und ja, das ist nur ein Beispiel nochmal, wenn man, ja, man soll genau hingucken, was wird tatsächlich getan. Ja, hier wurden die einfach mit Geld überschüttet. Ja, dann haben noch ein paar Stars da auch nochmal die Werbetrommel gerührt, und ich weiß jetzt nicht, wie viele Millionen die insgesamt an Spendengeldern bekommen haben. Aber ja, klasse, ne? Aufpassen bei solchen Sachen. Apropos, ich weiß nicht, wie viel Geld die dafür bekommen haben. Wir haben schon öfter über die tollen neuen verkehrspolitischen Konzepte in Berlin gesprochen. Wir erinnern uns an diese tollen Sitz-Areas aus Europaletten zusammengezimmert, die Parkplätze weggenommen haben, damit mehr Leute an der befahrenen Straße sitzen können. Hier haben wir die Geschichte, dass man die Radwege grün gemacht hat, damit die Leute die besser wahrnehmen können. Jetzt ist es ein bisschen kälter geworden, hat ein bisschen mehr geregnet, und das ist das Ergebnis. Die grüne Farbe schwimmt irgendwo jetzt da in der Mitte rum, wo sie nicht hingehört. Und verzieht sich langsam von den Radwegen. Berlin. Schön, dass wir die Experimente finanzieren. Das ist aber auch ein relativ schönes Beispiel für Politik im Generellen, weil voll oft hast du eine Lösung, die jetzt nicht so ideal ist, und dann sagst du, komm, wir verbessern das, und dann dokterst du dran rum und dann machst du was am Ende ein Schuss in den Ofen ist. Weil es einen Grund gab, warum es so gemacht worden ist, wie man es vorher gemacht hat. Also voll oft in der Politik ist es so. Also. Ja, Stuttgart ist jetzt die teuerste Stadt, jedenfalls wenn es um Mieten geht, um Wohnungsmieten. Da wird eben so ein Durchschnitt von einer 65 Quadratmeter Wohnung oder sowas zugrunde gelegt. Und Stuttgart und irgendwie einige Städte drumherum auch oder Orte sind ebenfalls sehr, sehr hochpreisig. Und München ist runtergerutscht, und diese Nachbarstadt Karlsbad oder so, weiß ich nicht mehr genau. Nee, Karlsbad ist in Tschechien. Ja, okay, dann hieß das irgendwie anders. Steht im Artikel auf jeden Fall etwas weiter unten. Cannstatt? Kann sein, weiß ich nicht. Müsste ich dann mal nachgucken. Ja, ist auf jeden Fall auch nochmal teuer. Das ist die höchste Miete Deutschlands, und die liegt dann bei 10,86 Euro Kaltmiete Quadratmeter. Ne? Das ist schon eine ganz schöne Ansage. Aber gut, ist die Luft auch gut wahrscheinlich. Vor allem gibt es in der Gegend halt Jobs. Das ist ja auch das Ding, ja, warum das da so teuer ist. Ja, sonst kannst du ja auch solche Mieten nicht nehmen, wenn die Leute in Brandenburg kannst du billiger leben. Ja. Brandenburg. Brand in Ausländerbehörde links motiviert. Ein Feuer im Göttinger Amtshaus in der Nacht zum Montag ist laut Polizei absichtlich gelegt worden. In dem Gebäude sind das Jobcenter und die Ausländerbehörde untergebracht. Wir gehen von einem links motivierten Brandschlag aus, sagte eine Polizeisprecherin. Im Internet wurde am Montag ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Die Ermittler halten es für glaubwürdig. Sie glauben angesichts des Schreibens an einen gezielten Anschlag, insbesondere auf die Ausländerbehörde. Die Täter werden aufgrund des Inhalts des Bekennerschreibens der linksextremistischen Szene zugeordnet. Wo ich mir halt auch denke, ja Leute, ich kann schon verstehen, dass man mit der Politik unzufrieden ist, aber generell, ob jetzt Ausländerbehörde, Jobcenter oder Flüchtlingsheim in Brand stecken, ist, also auch wenn es niemandem zu schade kommt, ist einfach auch irgendwo unnötig. Ja, du musst aber den Hintergrund erwähnen. Nämlich in dieser Göttinger Ausländerbehörde sollte eine Veranstaltung stattfinden. Nämlich die Veranstaltung, die vor einigen Wochen von den Göttinger Universitätsstudenten da weggemobbt worden ist mit dem Maizière. Oh. Und hier sollte die Ersatzveranstaltung stattfinden. Und ja, demokratisch und diskursoffen, wie die Leute sind, haben sie dann halt diesen Ort mal angezündet. Ihre Ideen. So. Krass. Aber ihr wisst ja, wenn Rechte was machen, dann brennen Menschen. Wenn Linke was machen, brennen ja nur Autos und Polizisten. Und so. Karlsfeld hieß übrigens der Ort. Und hier der Fokus, fabuliert sich so eine mögliche Goldverbot, privates Goldbesitzverbot zurecht. Das finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wollte ich nur mal so ein bisschen zum drüber lachen eigentlich vorstellen. Mitten im Artikel macht dann irgendwie auch noch irgendwie so ein Analyst oder so, Gold ist Geld, also das bessere Geld sozusagen. Und gegenüber dem Papiergeld ist das vielleicht auch so, aber Gold an sich ist auch keine Lösung eben. Ich verstehe den Wahn nicht, weil wenn mal alles zusammenbricht, werden die Leute nicht als erstes fragen, hast du Gold für mich? Ja, darum geht es jetzt nicht. Es gibt einen Punkt, der an der ganzen Diskussion ernsthaft zu bewerten ist. Und zwar, es gibt das sogenannte Tafelgeschäft. Da gehst du einfach an den Schalter, gibst Bargeld und kriegst dafür Gold oder Zertifikate. Es wird oft auch mal für Coupon-Anleihen oder so benutzt, aber es wird immer seltener gemacht, immer weniger Kunden nutzen das. Und da gibt es halt gewisse Grenzen. Ja? Und diese Grenzen, zu wie viel du tauschen darfst, oder ob du gewisse Wartefristen hast, wie viel du in einem gewissen Zeitraum tauschen darfst, das wird halt immer weiter herabgesenkt. Und es ist halt in der Diskussion, das halt komplett rechtlich unmöglich zu machen. Und das ist der einzige Punkt an der Diskussion, wo ich sage, ja, da gibt es valide Bedenken, aber... Ja, sie wollen das auf 1.000 Euro runtersetzen und dann kannst du eben noch nicht mal mehr so einen Krügerrand am Schalter kaufen oder so. Ja, also ich habe es jetzt etwas vereinfacht dargestellt, aber ich habe ein einfaches Beispiel gegeben. Neben dem Tafelgeschäft sind auch andere Geschäfte davon betroffen. Analog, ihr kennt das, wenn ihr zur Bank geht und ihr wollt eine Fremdwährung haben, da könnt ihr ja auch nur einen gewissen Betrag tauschen. Oder wenn ihr Bargeld einzahlt, dann muss ab einem gewissen Betrag eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung gemacht werden, dass es überprüft wird. Ja. Ja, und oft machen die Banken auch eine ganze Menge toter Konten und von toten Kunden im Keller liegen. Und in dem Artikel steht, dass das in Dortmund alleine eine Summe von 250.000 Euro oder sowas ausmacht, diese vielen, vielen kleinen Konten von irgendwelchen, ja wie gesagt, vor längerem verstorbenen Leuten, die das aber noch nicht aufgelöst haben. Und das soll jetzt in irgendwie ja, soziale Projekte fließen oder so. Da engagieren sich gerade Leute für, haben eine Gruppe gegründet, um das Geld da loszueisen sozusagen, dass sie das wieder rausgeben müssen. Viele fand ich noch ganz interessant, viele Konten sind praktisch leer, also wirklich nur ein paar Pfennig drauf oder so. Und das liegt angeblich daran, dass die Banken die ganze Zeit auch Kontoführungsgebühren abgebucht hätten. Oh Gott, das ist also... ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es wäre schon ein bisschen, ja, dann brauchen die wirklich nicht mehr pflegen, so die Dinge eigentlich, ne? Und da habe ich die Tage die Bank noch so arg verteidigt auf Twitter. Und jetzt auch wenn das, auch wenn das nach viel klingt, sind das Karteileichen und das ist in einem so geringen Prozentsatz, dass man da weniger von einem Missbrauch ausgehen kann als von Ineffizienzen im System. Und tatsächlich ist es ja so, dass gerade ältere Konten, die vor sehr langer Zeit abgeschlossen wurden, noch anderen Richtlinien, was die Dokumentationspflicht angeht, unterliegen und deswegen den Banken auch mehr Geld kosten als Online-Konten heutzutage. Deswegen, also aus den beiden Gründen würde ich sagen, das ist keine Abzocke, sondern einfach nur Missmanagement. Ja. Ah, okay. Hier haben wir eine interessante Studie aus Italien. Hier haben sich die Wissenschaftler damit beschäftigt, inwieweit Fake-News-Seiten Einfluss auf die Europawahlen 2019 hatten. Haben dazu aus verschiedenen Gruppen sich Leute gesucht, also Fake-News-Media sozusagen, offizielle Medienkanäle, Politiker, Showbiz, Social Media, Sport, Marken und VIPs und haben halt geschaut, wie sind die Verbindungen dazwischen, wie kriegen diese Fake News im Netz Traktion, wie wichtig sind die wirklich und was hier so rauskommt, ist relativ ernüchternd für die Leute, die immer behaupten, im Netz würde die Politik irgendwie, Gamergate hätte Trump an die Macht gebracht oder so. Wo sind wir da? Genau, also vor allem haben sie herausgefunden, dass diese Gruppen, die sie aufgeteilt haben, die ich eben vorgelesen habe, dass die vor allem untereinander, also innerhalb der Gruppen miteinander sprechen, dass es ganz wenig Sachen gibt, die über die Gruppengrenzen hinausgehen. Außer den News-Outlets, die haben teilweise dann auch natürlich andere Berührungspunkte und halt auch über Ländergrenzen hinweg, weil das ist auch eine starke Sache, die sie herausgefunden haben. Vor allem würden sich halt solche Diskussionen innerhalb von Ländergrenzen abspielen, mit wenig Einfluss auf das Ausland. Hier ist so der Kernsatz. Nevertheless, differently from the official news outlets, disinformation outlets were almost completely ignored by others, thus occupying a peripheral position in the interaction network and having a limited influence on the information flow. Yeah. Also die Leute lassen halt News of the World oder wie die Dinger heißen, eher links liegen und suchen sich Informationen lieber auf verlässlichen Seiten. Wer hätte es gedacht? Ja, wer hätte es gedacht? Also hätte ich jetzt aber so auch vorhergesagt oder eingeschätzt in die Richtung. Aber schön, dass sie eine Studie dazu gemacht haben. Also. Ja, finde ich auch gut. Also wenn das hier, weiß nicht, wenn man das dann auch vielleicht noch mit mehr Studien zu verschiedenen Anlässen unterfüttern könnte, wäre mir das sehr lieb, weil dann könnten wir endlich mal sagen, nee, der Buhmann, der ist Blödsinn, den ihr da malt. Oder wir gehen nach Nigeria. Ja. Ja, in Nigeria wird gibt es Gefängnisstrafe für Fake News und Todesstrafe für Hate Speech. Also, wo ich dann. Noch nicht, oder? Noch nicht. Also, es sind die vorhergesehenen Strafen. Also, man debattiert das. Aber ich finde schon allein, dass die Idee Hate Speech, Todesstrafe im Raum steht. Finde ich schon, also heftig. Auch mit der Geschichte von Nigeria. Also ich weiß ich nicht. Also. Tja, da hätte ich gerne mal eine Stellungnahme von den ganzen Leuten, die hier härtere Gesetze gegen Hate Speech propagieren. Ob die das für übertrieben halten oder ob die das... Bringen die lieber nicht auf Ideen. Das kannst du mal auf... Ich glaube, wir haben die auf Ideen. Also die haben von denen die Ideen übernommen. Keine Ahnung. Ja, weil nicht. Wahrscheinlich. So Hate Speech wurde bestimmt nicht in Nigeria erfunden. Ja, ich sehe das dann schon. Der Vassili, der dann meinte so, ja, hier dann direkte Demokratie, da gibt es ja nur Todesstrafe. Wenn der das erstmal liest, dann denkt er sich so, Todesstrafe. Die direkte Demokratie und Todesstrafe, muss man dann abstimmen darüber oder was? Das ist ja ziemlich... Ja, der meinte, das würde dazu führen, dass Todesstrafe wieder eingeführt wird, wenn man direkte Demokratie hat. Also zu Nigeria muss ich auch sagen, also ich wünsche dem Land sehr viel Erfolg bei der Entwicklung und allem, aber ich habe sehr dunkle, düstere Zukunftsaussichten über das Land gelesen, das sozusagen an der sozialen Frage das Land auseinanderbricht, weil die Öleinnahmen nur also das Land halt ruinieren, zum Teil der Abbau, und dass es halt für enormen sozialen Sprengstoff sorgt und das eigentlich ein Kandidat für einen Bürgerkrieg ist. Also ich hoffe, dass das nicht eintritt, aber ja, so sieht es aktuell dort aus. Also ja. So. Ich halte das hier mal etwas kurz. Es geht wieder um das Splinternet, also um das Phänomen, dass es sich immer mehr in die Richtung entwickelt, dass es nicht mehr ein Internet gibt, sondern ähnlich wie China und der Rest der Welt halt es quasi Barrieren zwischen den verschiedenen Netzgemeinden oder Netzregionen gibt, wegen unterschiedlicher Gesetzgebung. Bestes Beispiel dafür ist der Unterschied zwischen Amerika und der EU, wie er jetzt besteht. Wir haben ja Datenschutzgesetze, die viel strenger sind als in Amerika. Und der einzige Grund, warum der Datenaustausch so stattfinden kann, wie er stattfindet, ist, weil wir eine Privacy Shield Verordnung haben, einen Vertrag zwischen den beiden Regionen, dass es so stattfinden kann. Und jetzt gibt es halt sehr viele Gesetzesnovellen in Amerika, dass halt alte Gesetze angepasst werden an das Internetzeitalter. COPPA, also diese Jugendschutzrichtlinie, ist ja auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Und jetzt geht es um Verschlüsselung und Backdoors. Ja, und es soll im Endeffekt in gewissen Bereichen eine Verschlüsselung verboten werden, was im kompletten Gegensatz zur europäischen Datenschutzrichtlinie stehen muss, weil die ja vorsieht, dass gewisse Sachen verschlüsselt sein müssen. Und andere Backdoors bedenken, wenn jetzt halt diese Gesetzesvorhaben in Amerika so durchgehen würden, könnte das dazu führen, dass Privacy Shield gekündigt wird. Und das hätte extreme Konsequenzen für ja alle Unternehmen, die auf einen Datenaustausch zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Raum angewiesen sind. Wie gesagt, Stichwort Splinternet. Ja. Und weitere Informationen in diesem Artikel auch noch. Und gute Links. Ja, zum Thema Verschlüsselung habe ich hier auch noch einen Redebeitrag. Ich weiß aber nicht, ob wir den jetzt gucken wollen oder ob es den nur als Empfehlung gibt. Könnt ihr gerne entscheiden. Der ist auch schon ein bisschen älter. Ach, gucken! Los! Okay. Schauen wir den an. Der ist vom November 2018. Das ist der letzte Redebeitrag von dem Jimmy Schulz von der FDP-Fraktion, der jetzt diese Woche verstorben ist, der an Krebs erkrankt war. Und der hatte ja dieses ganze Digitalthema da ziemlich stark beackert bei der FDP auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, ich begrüße ganz besonders auch auf der Tribüne meinen Sohn. Herzlich willkommen. Ich begrüße auch diejenigen, die vergeblich versuchen, an Bewegtbildempfängern, Tablets, Computern, Smartphones mit der ständig abstürzenden Bundestags-App diese Debatte zu verfolgen. Und jetzt legen mal alle die Federhalter und Hefte beiseite und hören mir gerne zu. Dass wir hier die Möglichkeit haben, diese Flure, diese Hallen entlang zu laufen, uns frei in diesem Haus zu bewegen, Teil der Demokratie zu sein, wofür Jahrhunderte lang Menschen gekämpft und ihr Leben gelassen haben, um für diese Kleinigkeiten, Grundrechte, Privatsphäre zu kämpfen, das ist ein ungeheures Privileg für uns. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal Hand aufs Herz. Wer von Ihnen würde seinem besten Freund oder seiner besten Freundin intimer Geschäftsgeheimnisse an einen Arbeitskollegen, Klatsch und Tratsch an einen Parteifreund per Postkarte verschicken, die im Zweifelsfall jeder lesen kann? Niemand würde das tun. Und das ist ja schon mal sehr erfreulich. Aber trotzdem tun die meisten dies, auch wenn häufig nicht bewusst. Denn wir versenden unverschlüsselte E-Mails wie Postkarten, die im Zweifel jeder mitlesen kann. Aus dem Privat-, aus dem Arbeitsleben. Und das gilt auch für die hier beliebten Messenger-Systeme. In der analogen Welt lässt sich das ganz einfach durch einen Briefumschlag verhindern. In der digitalen Welt durch Verschlüsselungstechnologien. Sie stellen sicher, dass nur Sie und Ihr Gesprächspartner Inhalt einer Nachricht lesen können. Sie fungieren damit quasi wie ein zugeklebter Briefumschlag mit Siegel. In der analogen wie in der digitalen Welt brauchen wir diese gleichen Rechte und Möglichkeiten. Die Privatsphäre im digitalen Raum zu schützen, ist seit 30 Jahren eine Herzensangelegenheit von mir. Meine Diplomarbeit habe ich vor 20 Jahren als Politikwissenschaftler über das Thema Kryptographie im Internet geschrieben. Und das Thema hat mich mein Leben lang verfolgt. Denn ich habe noch dieses Klicken im Ohr. Dieses Klicken, wenn Sie mitgehört haben. Meine Mutter war Republikflüchtling, ist kurz vor Mauerbau geflohen aus der damaligen DDR und hat einen Großteil ihrer Familie zurückgelassen. Und jedes Mal, wenn wir angerufen haben, waren wir uns sicher, dass sie mithören. Jedes Mal, wenn wir besucht haben, meine Cousins, Tanten, Onkel, Urgroßvater, waren wir uns sicher, dass sie mithören. Wir mussten in die Waschküche gehen oder in die Küche gehen, den Wasserhahn aufdrehen, damit wir uns sicher waren, dass sie nicht mithören. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der jedes Telefonat von uns abgehört wurde. Aber was macht dieses Abhören? Es macht Angst. Es macht Angst, frei und offen zu sprechen, seine Meinung zu äußern. Und man hat Angst vor den Folgen von dem, was man gesagt hat. So etwas darf nie wieder passieren. Es gibt jedoch seit Jahrzehnten bereits Technologien, die vertrauliche Kommunikation leisten können. Nur nicht jeder kann sie nutzen. Sie ist teilweise kompliziert, sie ist teilweise schwer benutzbar. Und das wollen wir mit diesem Gesetzesentwurf, mit diesem Vorschlag ändern. Denn wenn wir alle Anbieter dazu verpflichten, dass die Standardvariante einer Kommunikation verschlüsselt abläuft, Ende zu Ende, sicher, abhörsicher, dann kann sich auch diejenigen sicher sein, vertraulich zu kommunizieren, die das eben nicht die technischen Fertigkeiten haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Verschlüsselung ist ein fundamentaler Pfeiler für die Gewährleistung unserer Grundrechte. Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes besagt, dass das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis unverletzlich sind. Dieser Grundsatz muss auch für die elektronische Kommunikation gelten. Das sagen nicht nur wir, sondern im Übrigen auch das Bundesverfassungsgericht. Wir haben ein Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen. Also ein IT-Grundrecht, das insbesondere auch den Staat schützen muss. Deswegen fordern wir Freie Demokraten ein Recht auf Verschlüsselung und wollen, dass Telekommunikations- und Telemedienanbieter ihre Dienste standardmäßig verschlüsselt anbieten. Von mir aus übrigens auch gerne anonym. Verschlüsselung schützt nicht nur unsere Privatsphäre, sondern auch den Wirtschaftsstandort. In den letzten Jahren waren 7 von 10 Unternehmen laut Studien von Wirtschaftsspionage, Sabotage und Datendiebstahl betroffen. Laut einer Bitkom-Studie hat das einen Schaden in den letzten 2 Jahren von 43 Milliarden angerichtet. Verschlüsselung kann helfen, diesen Schaden einzudämmen, da Datendiebe mit den verschlüsselten Daten nichts anfangen können. Verschlüsselung zu knacken ist schwer, und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Seit Jahren gibt es immer wieder Forderungen, Verschlüsselung zu schwächen, insbesondere im Kontext der Strafverfolgung. Einige Beispiele. Sicherheitsbehörden entdecken Sicherheitslücken in IT-Produkten, Software oder erfahren über anderen Wege davon, geben diese aber nicht weiter an die betroffenen Unternehmen. Diese Sicherheitslücken können dann von allen möglichen Kriminellen ausgenutzt werden. Und das ist das Problem. Das gilt übrigens auch für den sogenannten Staatstrojaner, der Sicherheitslücken geheim hält und damit eine Gefahr für alle darstellt. Hersteller von IT-Produkten sollen Strafverfolgungsbehörden durch Hintertüren Zugang zu IT-Systemen und verschlüsselter Kommunikation gewähren. Das ist nicht nur ein Angriff auf unsere Privatsphäre und Bürgerrechte, sondern auch auf die IT-Sicherheit generell. Sogenannte Backdoors stehen im Zweifelsfall nicht nur dem Staat, sondern eben auch Kriminellen offen. Dieses wollen wir durch den Recht auf Verschlüsselung schließen. Sicherheitslücken wissentlich zurückzuhalten oder sogar aktiv einzubauen zu lassen, hat gravierende Folgen für uns alle, unsere IT-Sicherheit und auch für unsere Bürgerrechte. Deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, erstens sich gegen gesetzliche Beschränkungen oder Verbote kryptografischer Sicherungssysteme auszusprechen und sich für offene Verschlüsselungsstandards einzusetzen. Zweitens, den Einsatz von Backdoors zu verurteilen und sich nicht an digitalen Grau- oder Schwarzmärkten für Sicherheitslücken zu beteiligen. Und drittens, Sicherheitslücken unverzüglich an das BSI zu melden, damit diese Kooperation mit den betroffenen Unternehmen geschlossen werden kann. Die Geschichte der Grundrechte ist eine Geschichte der Einschränkung dieser Rechte. Das wollen wir jetzt ändern. Kommen Sie bitte zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder von uns nutzt Handy, Tablet, Laptop. Wir organisieren unser Leben mit Hilfe von Apps und Programmen. Wir arbeiten digital, kommunizieren digital. Und genau deswegen geht Verschlüsselung uns alle an. Lassen Sie uns Verschlüsselung stärken. Lassen Sie unsere Sicherheit, unsere Privatsphäre und Grundrechte stärken. Durch ein Recht auf Verschlüsselung. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Jimmy Schulz. Ja, das wird sich wohl nicht, erfüllen. Ne? Jo, bravo. Godspeed, Jimmy. Ja, Mann. Richtig gut. Ja, so ist echt schade, dass solche Politiker dann weniger werden. Das hier ist, fand ich einen richtig guten Artikel, muss ich sagen, wenn man unter gut irgendwie unterhaltsam versteht. Wie eine Invasion oder eine Intervention von außen die Demokratie in der USA retten könnte. Also hier wird gesagt, dass in Amerika und in kleinerem Maße auch in Großbritannien die Demokratie so massiv gefährdet ist, dass man nach amerikanischer Logik sozusagen da einmarschieren müsste, um die Demokratie aufrechtzuerhalten. Was ich halt lustig finde, ist, dass er hier anfängt, die jemenitische Regierung zu zitieren, die ja bekanntermaßen nicht besonders erfolgreich war. Die schlagen nämlich vor, man solle so eine nationale Einheitsregierung machen als allererstes und dann sich eine neue Verfassung geben. Ich wette, die Amerikaner haben da total viel Bock drauf. man setzt sie ein, die schreiben dann eine neue Verfassung und Britannien braucht ja eh eine, weil die keine haben. Und die USA brauchen ein Update, weil das ist schon so alt. Und immerhin hätten ja auch die Japaner von den Amis eine tolle Verfassung gekriegt. Also können, tun die das ja. Man möchte High Crimes and Misdemeanors loswerden. Man möchte präsidentielle Korruption genauer beschreiben, damit man ihn besser impeachen kann. Und den politischen Zugriff auf die Richter, also dass der Trump praktisch da seine eigenen Leute an den Supreme Court holt, das möchte man auch beenden. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich hier unterschreiben würde. Das finde ich auch nicht so gut, dass irgendwie Politiker Richter ernennen. Ja, und dann müssen halt ganz neue Strukturen geschaffen werden. Statt den Staaten irgendwie gibt es dann Neighborhood Rights und die Zweite Republik wird dann auch ein neues Wahlsystem bekommen, das Koalitionen bevorzugt und nicht nur einen und so weiter und so fort. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich könnte mir auch halt irgendwie keinen... Wer will denn in Amerika einmarschieren, um das durchzusetzen? Ich finde, das ist einfach wirklich gefährlicher Unfug und dass sowas wirklich auf akademischem und Elitenniveau ernsthaft nicht sofort lachhaft abgetan wird, ist echt bedenklich. Ja, es ist Trump-Derangement-Syndrom auf einem ganz anderen Niveau. Ja, in 4 Jahren ist er weg und dann hat Amerika ganz andere Probleme. Ja, dann kandidiert Kanye West oder so. Also ist ein Opinion-Beitrag aus der Financial Times gewesen, ne? Muss man auch mal überlegen, auf welcher Bühne so ein Schwachsinn verbreitet wird. Ja, ich meine ja, dass sowas in den Kreisen ernsthaft diskutiert wird, ist wirklich sehr bedenklich, weil halt, ist einfach nur seltsam. China or US, who will lead us through the 21st century? Das ist eine sehr gute Frage und der Artikel, der geht darauf ein bisschen ein, wie das mit der globalen Weltordnung aussieht. Das Ding ist, sozusagen USA-Kritik, die gibt es ja schon fast kostenlos überall an jeder Ecke. Wie allerdings eine Weltordnung aussehen würde, die eben nicht mehr von den USA dominiert wird, sondern von China oder von Russland oder von Indien, das ist mal noch eine ganz andere Frage. Und der Artikel geht drauf ein. So findet ihr in den Quellen. Ja, und was eine sehr große Rolle spielt, ist, dass die Amerikaner mit ihrer Armee die Welthandelswege frei halten, dass keine Staaten halt da irgendwelche Interventionen machen. Und die Amerikaner haben ja in Frage gestellt, ob sie das in Zukunft weiterhin so machen würden. Und ja, das hört sich sehr altertümlich an, Schifffahrt und Handel und so, aber es ist die Lebensader der Welt. Dann schicken wir halt die Bismarck in den Golf. Das wird schon. Ich hatte den Artikel mal mitgebracht, weil es eigentlich ganz interessant war. Ich hatte ein bisschen spät gemerkt, dass es um die Schweiz ging. Steht zwar da, aber okay. Das ist ja eine, wie soll man sagen, so eine Räuberpistole, um die pakistanischen Atombemühungen da, Atomwaffenbestrebungen. Und da spielte so eine gut bürgerliche Familie eben eine Rolle. Und da waren dann sind dann hochdiplomatische Sachen abgelaufen, dass sie Condoleezza Rice angerufen hat und hat gesagt, könnte man in ein paar Akten schreddern, am besten von da bis da. Und es war dann gleich eine ganze Menge. Ich gehe da jetzt nicht so tief drauf ein, weil das ist eigentlich nur ein Lesetipp, ne? Wenn man was Interessantes lesen möchte und so eine kleine, wie gesagt, so eine Kriminalgeschichte, die real ist. Ja, und dann auch dabei gleich erfährt, wie Pakistan zu seinen Atomwaffen gekommen ist. Ist vielleicht nicht schlecht. Also, wie gesagt, das ist nur ein Lesetipp, ne? Dopamin-Fasting, die Dopamin-Diät. Das ist ein Trend. Trend, so groß ist er jetzt noch nicht, aber es ist eine Sache, die halt in gewissen Kreisen jetzt an sich hält. Heißt im Endeffekt, für einen gewissen Zeitraum verzichtet man auf alles, was einem Spaß bereitet. Also Videospiele, leckeres Essen. Wenn man gerne Sport macht, macht man keinen Sport. Alles, was einem Spaß macht, macht man nicht, um seine Dopaminwerte niedrig zu halten, in Anführungszeichen. Tatsächlich ist es aber so, dass man die Dopaminwerte damit gar nicht beeinflusst, sondern nur gewisse Ausschüttungssachen. Und es hat überhaupt gar keine Wirkung, außer man hat irgendeine Abhängigkeit von irgendwas und man war sich vorher dessen nicht bewusst. So, dann kann es tatsächlich eine Folge haben, weil man sich dann bewusst wird, ach Moment mal, ich spiele zu viel Videospiele oder ich trinke zu viel Kaffee oder sonst irgendwas. Ja, und das wurde, wie gesagt, es ist ein kleiner Trend, aber es gibt jetzt halt schon Untersuchungen dazu, dass nachweislich ist, dass halt nur Leute davon profitieren, die wirklich irgendeine Abhängigkeit von irgendwas haben, wovon sie vorher sich nicht bewusst waren. Ja, so viel zu dem Trend. Also falls das hier auch rüberschwappt, dann wisst ihr, wie ihr es zu bewerten habt. Lebt nicht in der Askese. Nein, genießt das Leben, das sage ich. Aber Abhängigkeit kann auch voll viel Spaß machen. Man hat was zu tun, man hat Suchtdruck, man muss arbeiten, um sich die Sucht zu leisten. Das hat auch, also nein, Quatsch. Aber also die Beschreibung der ganzen Sache, das hat mich sehr an so klösterliches In-Klausur-Gehen erinnert, ja, in sich kehren und so. Und das ist ja auch nicht zu verurteilen, aber man soll es halt wirklich nicht überbewerten. Und wie gesagt, wissenschaftlich kann man das, ob man sehr viel Dopaminausschüttung hat oder wenig, macht gar keinen Unterschied. So, aber wenn man halt sieht, okay, gewisse Sachen, da hat man abhängig, das schüttet mehr Dopamin aus und sollte es eigentlich gar nicht, dann sagt man, aha, ich habe da ein Abhängigkeitsverhalten von. Das ist der einzige sinnvolle Sache an der Sache. Gott, UFOs, Aliens. Ja, Mann, ich habe mir gedacht, wir brauchen mehrere schicke Grafiken für den Stream und hier haben wir wieder mal eine schicke Grafik, wie denn die UFO-Sichtungen verteilt sind innerhalb den USA und es gibt halt auch Hotspots und Wäre jetzt interessant, andere Grafiken zum Beispiel danach drüber zu legen, so wo werden Halluzinogene häufig konsumiert, wo gibt es viele Geisteskranke, ist da vielleicht bei so einem großen grünen Bubble, ist da vielleicht irgendwie ist ein Therapiezentrum, großes Hospital. Na, aber wenn das mit Geisteskranken zu tun hätte, müssten die Kreise bei Kalifornien größer sein eben. Ja, das stimmt. Aber da oben, was ist das? Chicago ist das, oder? Wo es so abgeht da ja, Mann. In der Mitte, ne? Ja, die Frage ist eher, wie viele Militärflugbasen und geheime Wissenschaftszentren sind wohl in diesen Regionen stationiert? Das stimmt auch. Also ich nehme mal an, da unten, das ist Nevada, links unten, der große Klecks, Area 51 und so. Aber was ist das? Ja. Ist das New York in der Ostküste, der große Fleck? Nee, ich glaube, das da unten ist noch nicht mal Nevada. Das, ich glaube, das müsste Arizona eigentlich sein, da unten, glaube ich. Okay. Und links, ja. Aber interessant, dass in Florida fast nichts ist, weil da doch die einzigen interplanetaren Flugkörper irgendwie rumfliegen, die wir so wirklich haben. Hm. Ja. Tja, und Hawaii, ist Hawaii auf der Karte? Leider nicht. Da glüht der Aluhut. Und Alaska auch. Kawaii, Hawaii. Da glüht ja noch mehr. Oder der Vereiste. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, das ist tatsächlich Arizona da unten. Hm. Tja, die aufgeklärten Menschen in New York sehen keine UFOs. Also mich wundert es eher, dass bei Denver so wenig ist. Weil ich höre immer, dass bei Denver viele Sichtungen wären. Aber gut. War nicht bei Denver auch der Mossman? So mit Anal Probes oder wie von Cartman oder was? Ja. Increasing reflective sinking made atheists more likely to doubt their disbelief, thus resulting in an overall increase in belief in God. Also, wenn du zu kritischer Atheist bist, dann kritisierst du selbst deinen Atheismus ja. Irgendwann so weit. Das heißt, ich wiederum Scherzmeldung der Woche, aber gut. Ja, N1602 Menschen. Also, das Ding ist, wenn du jetzt an der Maske ziehst, ist die Anita drunter. Das ist diese Skeptiker-Bubble. Je mehr du dich da irgendwie in Sicherheit wiegst, umso schlimmer könnte Gott dir am Ende in den Arsch treten. Oh Mann. Ja, fand ich zumindest lustig. Also. Geht in den Zeus-Tempel, macht euer Brandopfer. Genau. Ja, das hier, Philip Magnus, Thread, if you want to understand the academic job crisis in the humanities and some social sciences, it's mostly an accumulated glut from decades of PhD overproduction. Wo ich mich auch frage, wie kommt es überhaupt zustande, dass die Überproduktion stattfindet? Aber es wird in dem Thread relativ gut erklärt, weil eben die Humanities auch, eben problematisch sind in Teilen und dann eine Überproduktion an Doktortiteln dort mich beunruhigt, weil die zu viel Kulturmarxismus verbreiten, weil Cultural Studies und Philosophie und Literary Theory ist alles so infizierte Fächer in der Uni sind, sage ich jetzt mal. Ja. Ach, ich gehe eigentlich auch nicht so gerne in die Uni, ich gehe lieber ins Museum. Wer kommt mit? Ich komme mit. So, das erste echte, in einem echten Gebäude befindliche Museum für Vaginen hat eröffnet. Juhu. Im Moment läuft die Ausstellung Muffbusters, Vagina Myths and How to Fight Them. Und ihr könnt da jeden Tag hin von 11 Uhr bis 6 Uhr abends in London. Am Stables Market. Chalk also was mich ja interessiert ist, ist das nur im Keller davon? Also. Ich gehe davon aus, also wenn man sich, wir können uns ja mal ein bisschen rumklicken. Ein bisschen so der Besucherfluss in dem Museum. Ich glaube, das ist ein Raum. Ich weiß es nicht so genau. Also das ist auch nur provisorisch. Man hat also diesen Raum jetzt gewählt und der soll aber im Endeffekt sich noch ändern. Also jeder weiß ja, ein interessantes Museum besteht vor allem aus interessanten Exponaten. Super weit vorne sind irgendwelche Wall of Text Sachen, wie wir sie hier gesehen haben. Ich glaube, also Mary Clitmus übrigens. Und ein Pube-Quiz gibt's auch. Clitmus-Crafting, oh Gott. Those with vaginas have been conditioned to be ashamed of their muffs, even hate them. We want to celebrate them, so write a holiday message to your vagina. Make a New Year's resolution to try to appreciate your vulva, or just create some Father Clitmas breast wishes, ho-ho-ho, from Santa and cunt tiding cards for your friends. Oh Gott, das ist... Pelz-Pussy-Herz mit kleinen Glöckchen dran, oder was? Zum Beispiel, ja. Will ich ja nicht wissen, wo die zu Ostern ihre Eier verstecken. wo waren denn, waren keine Bilder mehr hier irgendwie? Irgendwo waren aber Bilder, vielleicht Exhibitions hatten wir da? Weiß auch nicht, wo du schon warst. Oh, der Shop ist auch gut, ja. Die Anstecker will ich unbedingt haben. Wie ist es, wenn ein Mann damit rumläuft? Ist das schon Cultural Appropriation? Flying Vulva. Ich glaube, das ist auch Age-Shaming, wenn man sich Vagina Museum Sticker anpinnt. Ja, wenn Vulva ich mich das so angucke, muss ich daran denken, wie immer kritisiert wird, wie Männer mit ihren Phallus-Symbolen fasziniert werden. Ja, angeblich. Genau. Es gibt auch super Sticker. Pussy grabs back, yeah. Grabs back. Wie machst du das denn? Grab back. Oh, da gibt es immer so einen Film, ne, so einen deutschen. Das Kondom des Grauens? Oder? Das Kondom des Grauens war es ja, genau. Das war nicht die Vagina des Grauens. Ja, das war doch von so einem Comic von dem Dingsbums hier. König, ne? Von Ralf König, dem bekannten Rechtsradikalen. Ja, genau. Meine Güte, ne. Doch ein bisschen egozentriert, die Kunst, oder? This drawing got me banned from Tinder. Greeting card. Hervorragend. Period Blood Greeting Card. Also diese Kette ist doch das perfekte Weihnachtsgeschenk für irgendjemanden, den man ganz besonders lieb hat. Für deinen Chef, für deine Chefin. Ja, das ist Kunst und so. Also 100 Vaginen, 25 Pfund, das ist ja ein Bargain. Also. Vibrant, vulnerable, vulvas. Harness your hormones and get your cycle working for you. Period power. Queer, also ich finde das ja, also nicht alle Frauen haben Vaginen, das ist ja aber schon. Manche haben auch Penisse. Ah, down, girl. Das habe ich in meinem Audible. Ich habe es aber noch nicht gelesen, weil der Anfang so langweilig war, dass ich es nicht ausgehalten habe. Bin ich mal gespannt, was bei rumkommt, wenn ich das lese. Naja, aber wenn es dir nicht gefällt, kannst du immer noch den süßen kleinen Pinguin auf der Vorderseite ausschneiden, bevor du es wegwirfst. Ja, ja, aber Leute, Everyday Sexism ist sold out, ne? Im Vagina-Museum. Die haben kein Everyday Sexism mehr im Vagina-Museum. Ja, man, im Chat sagt man sich schon, dass wir jetzt nicht mehr family-friendly sind. Das aber wir sind auch nicht targeting Kids nicht. Hier, ne? Aber ja. Explizit für Kinder ist das auch nicht. Nein. Ja, aber ich sehe jetzt hier keinen, sind sie schon 18 oder so. Da ist ein Penis Museum in Iceland. Oh, geil. Which is pretty cool. Haha, I see what you did there. Spread knowledge and raise awareness of the gynecological anatomy and health. Entschuldigen Sie, darf ich mit Ihnen über Vaginen sprechen? Promote intersectional, feminist and trans-inclusive values. Give confidence to people to talk about issues surrounding the gynecological anatomy. Erase the stigma around the body. Also, wenn ich mich so umsehe, sehe ich hier kein Stigma. Oh, Entschuldigung, ich bin ja ein weißer, privilegierter, heterosexueller Cis-Mann. Ja, aber ich muss sagen, Punkt 1 bis 3, okay. Aber dann wird's übel. ACT as a forum for feminism, women's rights, the LGBT plus community and the intersex community. Und challenge heteronormative and cisnormative behavior. Oh Gott, wie mir dieser Blödsinn auf den Sack geht. Ja, das Vulva-Vagina-Museum. Geht nicht zu Madame Tussauds, geht nicht in den Tower, geht nicht ins Victoria and Albert Museum, geht nicht ins Imperial War Museum. Spart euch die gute Zeit und geht dahin. Why isn't it called the Vulva Museum? Oh my. Okay, ist kinderfreundlich, abgehakt. Oh ja, dann war es doch weggestrikt, oder wie? Nö. We have no minimum age limit for entry to our exhibitions. Na, dann können wir das doch auch zeigen. Es ist ein Museum, wir machen hier Bildungsarbeit. Ja, voll klug und so. Guckt euch das an. K-L-U-K. Ja. Do I need to pay? Okay, ist kostenlos. Immerhin. Kostenlos. Aber irgendwie das war hat das auch besser als die ganzen anderen Museen, wo ihr dann nur irgendeinen Dreck zu sehen bekommt, wie Bilder oder alte Sachen oder so. Das erinnert mich an dieses Vagina-Museum aus dem Film von Dusk Till Dawn. Und den Anpreiser davon. Das wäre eigentlich cool, wenn sie Cheech Marin aufstellen. Come into our museum! Aber es geht auch andersrum. Can the museum come to us? Oh. Wenn es geht, zum Berg geht, kommt das Vulva-Museum zu uns. War das in welchem dämlichen Film? Mit dem Barbie-Museum? Wo sie dann ins Barbie-Museum fahren, das ist aber über Klaus Barbie. Ja, vielleicht gibt es das dann. Leon, nicht der größte Witz, oh Mann. Vielleicht gibt es das dann wahrscheinlich auch in Berlin hier. Mit Outreach-Projekt. Ja, ja, gut, wenn deine Exponate halt auch in den Koffer passen, im Endeffekt. Und die anderen kannst du ja als Sperrgut aufgeben, da die Tampons und so. Pets are welcome in the museum. If your animal is not behaving, if it is male, or if it is a white heterosexual dog, we have to remove it from the museum. Ja, dafür holen sie schon so eine intersektionelle Berlinerin, dass sie das dann vorlesen kann da. If your animal is not behaving, we wipe remove it from the museum. You understand? Ja, komm, schreib mal bitte, klick mal 16 an und schreib why? Fragezeichen ins Kontaktformular. Why? Das ist kein Formular. Aber wenn man uns mal Reviews bei TripAdvisor anguckt. Innovative and beautifully curated exhibition showcasing muff-busting the myths. 30% sagen terrible. Nur 81% sagen. Total pointless. Durch das pointless. So, Vagina. I had high hopes for this museum as I loved the idea behind it. But it was dull, uncreative and a waste of the 10 minutes it took us to walk around the small room. I can't say the information displayed was hugely illuminating either. Ich frage mich, kannst du bitte jetzt auch mal auf TripAdvisor die Sachen für das Penismuseum in Island, ob die Leute das besser finden? Moment, ich muss mal gucken. Aber da fällt mir auf, ich war mal mit meiner Frau in Stuttgart auch in einem Museum und es war im Rathaus ausgestellt und es waren einfach nur so 10 Bilder von irgendwelchen Studenten, die an die Wand gehängt worden sind. Meine Frau hat mich dann angeguckt und meinte so, wenn in China sowas als Museum angepriesen werden würde, würde der Veranstalter ins Gefängnis kommen. Ja gut, aber so lokale Sachen sind halt meist klein. Ja, das stimmt. We went expecting what you expect from a museum and we got nothing. It was a joke. It's like two mates got together and made everything in there shed. It's not even a funny joke. It's poor for being poor. Worst museum ever. Großartig. So, Sekunde. Aber das Rennen will ich eigentlich echt sehen, ob jetzt das Penismuseum gewinnt oder das Vagina-Museum. Ich befürchte, das Vagina-Museum gewinnt. Oh, ich befürchte mal nicht, oder? Bei 1606 Bewertungen hat das Penismuseum immer noch 3,5. Ja, es sind auch nur 3% terrible, ja. Jetzt und ich meine, nicht so viele offensichtliche, oh, ausgezeichnet. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen. Besonders beeindruckt waren vor allem Jugendliche vom Pottwal. Großes immer beeindruckend. Das größte Genital. Ja. Immer noch der Pottwal. 12 Euro für knapp 300 Tierpenisse. Beachtlich. So hat man den Eindruck in einem Touristenzimmer. Wer geht denn auch ins Penismuseum? Boring. Don't go. Oh, hier sagt auch jemand Worst Museum ever. Disgusting penises in glass cans on display. What the fuck have you thought you'd find there? Let's be honest, it was terrible. My husband and I felt it was a must-see by Reykjavik. As many of those do. Wie kommt man auf so eine bekloppte Idee? Dass das ein Must-See wäre. Tiny. Aber immerhin okay, Tiny. Das ist dann ähnlich wie im Dingsbums. Ja gut, Kopf an Kopf rennen sozusagen zwischen Eichel und Klitoris. Kopf an Kopf zwischen unten rum, ja. Aber jetzt kommt noch was, da hat jeder was von. Es geht auf Weihnachten zu. Man überlegt sich, was man so alles machen kann beim Weihnachtsbaumschmuck. Und ich habe euch hier was aus Amazon oder woher? Ja, Amazon. Ja. Inzwischen könnt ihr es wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Ich nehme mal an, dass hier F. Cheng als Hersteller bedeutet, dass das aus China kommt und dass man in China vielleicht gedacht hat, die Leute hängen sich gern irgendwelche Sachen an den Weihnachtsbaum oder haben auch gerne Flaschenöffner mit einem Dekor, mit einem Foto von sich zu Hause. Hier steht ja auch auf der einen Ding steht Krakau, Polen. Ja. Ihr könnt euch dann alle selber überlegen, welches davon ihr euch zulegen wollt und wie das in der weihnachtlichen Stimmung ist. Wer webt denn da, wenn wir über Auschwitz reden? Ich meine, wir haben ein absoluter Fail auf jeden Fall. Fragwürdig, auf jeden Fall. Also. Mit War Camp Tree Decor. High Quality Snowflakes. Ja, High Quality Snowflakes. Oh Gott. Home Kitchen Decoration. Krakau Bottle Opener. Ich meine, wenn das ja ein Bild aus Krakau wäre. Ich meine, aber. Oh. Naja, auf jeden Fall haben sich die zuständigen Leute hier, wie zum Beispiel, ihr seht ja, das ist ein Tweet vom Auschwitz Museum, haben sich schon dafür eingesetzt, dass es verschwindet. Und ich denke, das wird auch verschwinden, aber. Ja. Whoever thought this was a good idea. Denke das regt nur zu geschmacklosen Witzen an. Also. Da ja, ich sagen, denke, bevor ihr so einen Teil kauft als Joke, geht doch lieber in den Wald. Ich glaube, dass das einfach ein völlig unbedarfter Chinese war, der keine Ahnung hatte, was er da wirklich macht. Der hat gehört, wir machen auch was für Krakau, okay. Wahrscheinlich jede Stadt in Europa, über 10.000 Einwohner, kriegt irgendwas gemacht. Bei Krakau hat er halt die Bilder gefunden. Hat sich gedacht, naja, schon viel Stacheldraht drauf und so, aber nehmen wir. Ach ja, nee. Nicht gut. Ja. Ich hatte euch mal vor, jemand hat das gekauft und dann kommt irgendwer zu Besuch. Und dann, oh je. Naja, aber vielleicht hat er es ja gerade mit dem Menschen im Kopf gekauft, weißt du, dass er dachte, oh, guck mal, der kommt doch aus Krakau, da hänge ich das mal an den Baum. Tja. Ja, schon gut. Nee, dann besser die Vulva-Halskette als Weihnachtsgeschenk. Ja. Dann doch besser die. Pussy, Pussy, Pussy. Ach, ja, we've Leute. Got Krakau Pussy, London Pussy, Icelander Pussy. Oh mein Gott. Bis nächste Woche dann. Genau, Mann. Lasst euch nicht ändern. Für was eine Freiheit dient, was ihr schadet. Macht's gut. Lasst euch nicht gendern. Und geht in den Wald. Geht in den Wald. Gut vor Marxismus. Oh, das haben wir heute noch gar nicht gesagt. Kulturmarxismus.